behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a Kung Pao bitch. Nee, woher soll ich denn so eine Scheiße kennen? Übrigens, hallo an alle Podcast-Hörer. Ihr seid doch nicht so. Nee, warte mal ganz kurz. Ich muss Sie erstmal begrüßen. Ja, hallo an alle Podcast-Hörer. Willkommen. Oh, wir sind kein begrüßen. Mitten in der Live-Sendung und habe einfach mal auf Start gedrückt. Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. Chris ist auch mit dabei. Hallo, Chris. Hallo, Ricardo. Wir haben es gerade über... Magst du eigentlich, wenn man deinen vollen Namen sagt? Selbstverständlich. Ricky Rapunzel ist mein richtiger Name. Ricky Rapunzel? Ricky Rapunzel. Ich dachte, du willst ein bisschen deine ostdeutsche Herkunft leugnen. Warum? Ich sag mal, jetzt hab ich... Ich weiß es auch nicht, doch. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Ich bin zwar gelernter Westler, aber stolzer Ostler, sozusagen. Ach so, ja. So muss man, also ich muss gerade sagen, ich habe hier kleine Probleme mit dem Headset hier, mit dem Mikrofon. Warum? Man hört dich eigentlich gut. Der Pappschutz hier, der ist also lose. Lose. So, jetzt geht's. Das ist ja schön. Jetzt geht's hier. Dann können wir jetzt gleich fast mit so einer ernsthaften News-Sendung loslegen, die ihr von uns natürlich nicht bekommt. Das ist doch völlig Quatsch. Und alle, die jetzt gedacht haben, hier gibt's jetzt eine schöne News-Sendung, ja, verarscht. Wir reden jetzt 30 Minuten lang über den Brooklyn Brawler. So. Juhu! So sieht's aus. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass unser Ton verzerrt ist. Bitte? Kann vielleicht irgendjemand, der hier zuhört, uns mal kurz sozusagen eine Rückmeldung geben, ob unser Ton tatsächlich verzerrt ist? Es wäre jetzt der Moment, in dem man uns auf Skype oder ähnlichen Social Networks, wie nennt man das? Ist Skype ein Social Network? Chris, jetzt stell dir mal nicht so doof an. Das war eine ernst gemeinte Frage. Ja. Ist das nicht einfach ein Kommunikationstool? Ja, das brauchen wir ja nicht so angeben, nur wenn man mal ein bisschen was weiß. Ton ist klasse, sagt der Hirsemann. Hirsemann, nochmal an dich. Großes Lob, dein Segment da war auch klasse. Ja, mein Kumpel, der wirklich kein Wrestling guckt, war weggeblasen von dir, Hirsemann. Großartig. Hat aber nichts mit dem Segment zu tun gehabt, sondern aber das erzählen wir vielleicht in einer anderen Folge. Chris! Du bist schon wieder so auf Krawall gebürstet, warum? Bin ich gar nicht. Ich muss kurz hier mal sagen, als ich heute Morgen aufgewacht bin, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich der Schlag getroffen. Ja. Und zwar die Ratings. Phoenix hat eine neue Frisur. Sind ja total im Keller. Ich war auch schockiert. Also das war für mich erstmal der erste Schock. Der zweite, Randy Orton, 60 Tage suspendiert und jetzt wartet ihr natürlich, warten natürlich alle darauf, welche Informationen haben denn die zwei von Talk of Personality zusammengetragen? Wie investigativ haben sie recherchiert und was präsentieren sie uns jetzt hier in diesen nächsten 3 Stunden News-Marathon über Randy Orton? Und ich fange einfach mal an, Chris. Du grätsch mir einfach rein, wenn du weitere Informationen hast. Sag mal, heute, apropos Grätschen, Deutschland ist am Start heute, ne? Ungarn oder was? Hm? Gegen Ungarn oder gegen spielen die? Ich denke gegen Israel. Ist doch mir egal. Hören die nicht zusammen? Habe ich auch gerade erst erfahren. Hat Ungarn nicht Israel letzte Nacht noch irgendwie nicht annektiert oder so? Nee, das war eine Fehlinformation, oder? Ich dachte, weil die haben auch so einen rechtsradikalen Präsidenten da jetzt am Start. Ich glaube, das sind Themen, die sollten wir jetzt mit unserem doch sehr wackeligen Halbwissen nicht ansprechen. Mag sein. Gerade wo du es sagst, wird es mir dann auch bewusst. Aber ihr Ostdeutschen seid doch eh alles Nazis. Du, Moment mal, bei uns war von heute auf morgen entnazifiziert. Es gab einfach von heute auf morgen keinerlei Nazis. Hast du bei uns jemals im Osten einen Nazi-Prozess erlebt? Zumindest mit dir noch nicht, nee. So, es gibt im Osten, faktisch gab es ab Kriegsende keine Nazis mehr. Der Osten wurde von heute auf morgen entnazifiziert. Das, da könnt ihr euch in Westen, in, also klar, wir waren mal eine dicke Scheibe abschneiden. Aber echt, ich meine, klar, ich bin in einem Unrechtsstaat groß geworden. Das ist mir schon bewusst. Aber da muss ich mal sagen, von heute auf morgen gab es da keine Nazis mehr. Ich hatte mal eine Freundin. Und, ja, gut, das hat jeder mal gehabt. Also von daher. Ja, komm, ist auch Quatsch. Und die Eltern dieser Freundin hatten immer gesagt, dass sie glücklich waren, als es die Mauer noch gab. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ja, dann werfe ich dir jetzt eine Banane an den Kopf. Was ist mit dir los? Und da, das meinten die wirklich ernst. So, Chris. Siehst du das auch so? Warte mal, das ist mir zu viel, viel Politik hier in dem Wrestling. Nee, du bist jetzt auch ein Ostdeutscher so, und ja. Ich kenne nicht so viele. Ja, was soll ich denn sagen? So? Was war das? Ich habe gerade nicht zugehört, weil ich gerade, Entschuldigung, nebenbei auf Facebook was gelesen habe. Ja. Irgendwie waren die glücklich, dass sie Bananen hatten. Oder auf League of Personality, wie es ganz. Was war jetzt nochmal der Punkt? Sie waren glücklich, dass sie Bananen hatten, oder was? Ach komm, fick dich echt. Sag's doch nochmal ganz kurz, in einem Satz zusammengefasst. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte jetzt mit Tobi einen Podcast machen und dann kündige ich bei dir. Sag doch jetzt mal ganz ehrlich, wie war das? Also die wollten die DDR wieder. Ich hatte eine Freundin, ja? Ja. Das und deren Eltern haben immer gesagt, hier, der Osten, der war super. Der war super, okay. Die Mauer war top. Und wie haben sie das begründet? Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht euer Ernst. Und das meinten die aber ernst. Ja, wie haben sie es denn begründet? Das wäre jetzt eine... Weiß ich nicht mehr, das war schon 10 Jahre her. Das ist die wichtige Information, wenn der jetzt zum Beispiel bei der Stasi gewesen wäre. Niemand ging's schlecht, glaube ich, haben sie gesagt. Ja, ich sag ja, wenn er bei der Stasi gewesen wäre, dann wäre es natürlich, ist das ein Argument, das lasse ich definitiv gelten. Dann aus seiner Sicht war es mit Sicherheit schöner. Wenn er aber jetzt natürlich so wie meine Eltern Bauern und ja, teilweise Knechte, sozusagen Untergebene des Erich Honecker waren, dann sieht man das unter Umständen ein wenig anders. Und vielleicht die ganzen, die an der Mauer erschossen worden sind und so, sehen es vielleicht auch ein bisschen anders. Klar, oder man ist halt totaler Gehirnspender, dann ist natürlich auch nicht schlecht gewesen im Osten, weil der Osten im Endeffekt so eine Art riesige Behindertenwerkstatt war, weil da hat tatsächlich jeder einen Job gekriegt. Ja. Also von daher, ja. Also riesige Behindertenwerkstatt sehe ich ja auch Cult of Personality. Also das stimmt allerdings. Ganz vorne ich. Der Oberspast. Naja, sei es drum. Du bist so toll, wie du uns in Schutz nimmst. Das ist echt süß. Chris, an der Stelle muss ich sagen, ich werde jetzt den Podcast nochmal starten, weil mir das so viel Politik hier in so einem Beginn ist. Wollen wir das irgendwie als Bonusmaterial rausgeben? Nee, pass auf, dann lasse ich's. Pech gehabt. So, jetzt aber zu den News. Also alle übrigens, die direkt die News hören wollen, 7 Minuten vorskippen. Das wäre jetzt an der Stelle. Das ist auch gut, wenn du das am Ende der News sagst. So. Ja, aber wenn man es sich nochmal anhört, ja, kann man es sich merken, nicht wahr? Ja, ja, komm. Randy Orton suspendiert und wie gesagt, jetzt hier sind die packenden Informationen. Also ich habe gar keine Ahnung, warum er suspendiert worden ist. Liegt wohl an der Wellness-Policy. Was er genau genommen hat oder gemacht hat, ist mir nicht klar. Ja, das war's zu Randy Orton. Ricky, wir sehen uns nächsten Dienstag, oder? Bis dann. Vielleicht auch rein, zum tschüss. Politischen Stammtisch dann nochmal. Nee, also das hier. Politbarometer. Also 60 Tage suspendiert, haben alle mitbekommen, 2. Mal suspendiert, das wissen, denke ich mal, auch alle. Chris, wann war es das 1. Mal, beziehungsweise warum? Warum? Wegen Kiffen, glaube ich, ne? Kiffen und weil er irgendein so ein Hotelzimmer zerlegt hat, in München oder wo das war. Nee, das in München war die Hotelrezeption. Irgendwie 2006. Geschichte habe ich schon mal erzählt, da wurde er zu früh geweckt. Ja. Und dann hat er dieses kleine Wägelchen genommen, ist zur Rezeption hingecruised und hat den kleinen Wagen samt Frühstück in die Rezeption buxiert. Wunderschöne Geschichte. Hätte also, auch von mir sein können. Also könnte da definitiv Kiffen ausgeschlossen werden, weil ich glaube, da wird man ja eher ruhiger. Bitte, bitte. Sagt man ja Ricky, so. Du bist der Drogenexperte. Beauty-Experte, Drogenexperte. Ich liebe dich. Ja, das stimmt. Ja. Wurde dann übrigens nicht ganze 60 Tage durchgezogen, das Ding, weil der irgendwie ein Programm mit Kurt Angle da am Start haben sollte. Und dann wurden die 60 Tage nicht ganz eingehalten. Mal sehen, wie es diesmal ist. Jetzt, pass auf. Ja, was ganz interessant ist, die Jungs vom Writing-Team haben angeblich auch erst gestern Abend davon erfahren. Also, ja. Sprich heute Nacht unserer Zeit. Und das ist, also, man weiß ja nicht, ob es stimmt, weil es gibt noch eine andere Information, die ich gelesen habe. Da hieß es, dass man ihn erst nach No Way Out sperren wollte. Ja? Mhm. Dann aber gemerkt hat, scheiße, dann fehlt er ja beim SummerSlam. Und deswegen dann... Das habe ich auch gelesen, ja. ...die Sperrung vorgezogen hat. So, beziehungsweise nicht vorgezogen, sondern jetzt halt vollzogen hat. So ist es. Wollen wir spekulieren, gegen wen er dann gegen den beim SummerSlam antritt? Es wird definitiv keine große Nummer sein, weil ja nur 2 Wochen Zeit sind. Also ja, vielleicht ist es ja Ziggler. Er ist ja der Leidtragende in dieser Geschichte. Ich meine, Ziggler braucht mal endlich ein großes Programm. Und gegen Orton ist es wirklich die Bühne. Es wäre kein großes Programm geworden. Also bei Dolph Ziggler, der wäre halt jetzt so ein Platzhalter gewesen für den Pay-Per-View und warum? Das weißt du doch gar nicht. Also, nee, weil das Jericho-Ding mit Orton nur verschoben sei. Weiß ich, dass er da nur der Ersatz war, aber das hat man ja oft in der Geschichte gesehen, auch in der politischen Geschichte, dass der Ersatz dann doch vielleicht die bessere Wahl war. Und Dolph Ziggler braucht ein großes Programm und da hatte er es jetzt endlich mal, ja. Er konnte beweisen, dass er auch am Mike, wie er es auch schon bei der YouTube-Show hier vom True Long Island Spaß gezeigt hat, auch wirklich ein großer Typ ist. Und sie geben ihm ja nicht mal die Chance, ja, gegen den Großen anzutreten, ein großes Programm zu starten. Die Zeiten der großen Chance, Entschuldigung für den Huster, habe ich extra meine Räuspertaste kurz gedrückt. Mhm. Die Zeiten für die großen Versuche scheinen erstmal beendet zu sein. Dazu komme ich nachher noch. Da kommen schlimme Zeiten auf alle WWE-Zuschauer zu, übrigens. Aber lass uns kurz noch bei Orton bleiben. Gibt es denn noch, Ricky, kurz, ich muss dich kurz unterbrechen. Gibt es denn noch WWE-Zuschauer? Ja, offensichtlich doch noch. Unter 4 Millionen sind es zwar nur noch, ja, okay, in den USA, aber es reicht auf jeden Fall noch. So einen Bus kriegt man noch voll. Okay, ich weiß es ja nicht. Ich guck's ja nicht mehr. Deswegen, also hier bist du sozusagen. Kannst ich bin raus. Gebe ich dir als kleine Hausaufgabe mit. Hörst dir nachher einfach mal Cult of Personality, den neuen Podcast, an und dann bist du total informiert. Also das ist als kleine Hausaufgabe. Okay, okay. Warte, wie hieß der noch? Ja. Schreib's mir auf. Mach weiter, komm. Ich merk schon, du bist heute echt. Nee, so geht's ja. Weißt du, erst die Verspätung, dann dieser politische Talk zu Beginn. Wie, was für eine Verspätung? Ich musste hier einen wirklich langjährigen Freund rausschmeißen wegen einem kurzfristigen Podcast. Ja, was ist wichtiger? Der Podcast. Ja, ich frage mich überhaupt, was wir hier reden. So, pass auf jetzt. Ich habe ja gesagt, dass dagegen spricht, dass Orton noch da aufgetreten ist, piep und so weiter. Und ja, und auch sein Auftritt bei Raw, der spricht auch so ein bisschen dagegen, dass man das Ganze irgendwie ja erst nachträglich geändert hat, hin und her. Es scheint wohl tatsächlich so, dass am Dienstag irgendwann erst das Ergebnis im Büro des großen Meisters Vince McMahon ankam und dann eben so seine Dinge vollzogen worden sind, die wir jetzt dann so haben. Schöner Satz, muss ich an der Stelle sagen. Ja, ganz ehrlich sagen, ja. Kommt in die Hall of Fame. Der besten Sätze von Talk of Personality. Absolut. Das werden wir nachher zum Voting übrigens noch freigeben. Nee, Warte mal, du hast gerade Voting angesprochen. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Du, da kommen wir heute alles noch dazu. Machen wir doch wieder 3 Stunden, meinst du? Ja. Vielleicht auch nicht. Pass auf, was auch noch dagegen spricht, dass die Booker oder die Writer nichts wussten, ist ja, dass Cena und Triple H vor wenigen Tagen zu den SmackDown-Tapings hinzugefügt wurden. Angeblich nur für Dark Matches, aber Triple H auch? Ich habe Cena und Punk gelesen. Punk auch und Triple H sei auch hinzugefügt worden. Wir können ja wieder live recherchieren hier in der Sendung. Ja, warte. Talk of... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Du sagst es bestimmt gleich, oder? Ja, nee, sag ich nicht. Ist auch jetzt mal Latte. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass die Spekulation eben hochkam, weil man hat sich schon ein bisschen gewundert, dass John Cena jetzt plötzlich bei SmackDown auftaucht, beziehungsweise erstmal nur auf dem Lineup auftaucht. Und jetzt spekuliert natürlich der ein oder andere, ob das nicht mit einer schon bekannten Suspendierung oder bevorstehenden Suspendierung für Randy Orton zusammenhängt, weil natürlich Randy Orton als das Face von SmackDown gilt. Da gibt's aber gleich noch eine Information. Das heißt als das Face, als das Posterchild, ne? Ja, als das Face, als das Gesicht von SmackDown. Ach, Face heißt Gesicht, ja? Ja, Aushängeschild. Wusste ich gar nicht. Face of the Company. Noch nie gehört, oder was? Ich suche im Spanischen. Ja, deswegen erkläre ich dir das hier, Mensch. Okay, danke. Aber da spricht Jude was dagegen. Denn er ist nicht mehr ganz so unumstritten, die Nummer 2 praktisch in der kompletten WWE, weil früher ganz klar, oder ist ja auch heute so, John Cena ist die Nummer 1 und dann kam eigentlich Randy Orton. Mhm. Und das ist nicht mehr so ganz unumstritten, denn... Aber wer ist denn die Nummer 2 dann jetzt? Ja, man will Sheamus oder CM Punk in diese Höhlen, sag ich mal. Oder Kurt Hawkins. Absolut. Ich weiß nicht, was du mit der Nase immer hast. Ja, hör dir den 3-Stunden-Podcast nochmal an, da erkläre ich's. Ach so, okay, dann muss ich mir den nochmal anhören. Ja, mach mal jetzt schnell. Mach ich mal kurz. Nee, aber, also das ist, wie gesagt, finde ich auch noch relativ interessant, dass man Orton nicht mehr unumstritten auf Nummer 2 stehen hat, sondern tatsächlich Sheamus und Punk zumindest in ähnliche Höhen katapultieren will, wie Randy Orton sie bereits erreicht hat. Ich glaube, so kann man es sagen. Das ist tatsächlich alles, was ich bis jetzt weiß. An und für sich natürlich irgendwo auch ein bisschen ein Hammer. Mysterio Ende April gesperrt für 60 Tage. Jericho jetzt letzte Woche für 30 Tage. Gut, sind immer unterschiedliche Vergehen. Trotzdem sind es jetzt mit Randy Orton 3 wichtige Leute. Das summiert sich, ne? Ist schon ein bisschen auffällig. was da so. Na, auffällig würde ich jetzt nicht sagen, aber. Na, in einem Monat drei große bekannte WWE-Superstars, die suspendiert werden, ist doch schon. Ja, vor allen Dingen hatte Rey Mysterio jetzt auch gerade in letzter Zeit einen großen Run, ne? Also das stimmt, ja. Aber willst mir jetzt nicht widersprechen, dass wenn man einen Rey Mysterio zurückbringt, dass da definitiv die ein oder andere Schulklasse sich drüber freuen könnte. Ja. Der ein oder andere Kindergarten würde sich definitiv drüber freuen, ja. So, siehst du, ich rechne selbst den Schulkindern noch ein bisschen Rey Mysterio-Affinität an. Du, ich habe grundsätzlich auch nichts gegen ihn. Weißt du, was auch noch interessant ist? Weiß ich, ja, brauchst nicht sagen. Der Meltzer hat nämlich sich auch schon geäußert. Und fand ich ganz interessant, da hat irgendein Fan gefragt, ob eigentlich ein John Cena für ein ähnliches Vergehen auch suspendiert worden wäre. Getut. Und was hat der Meltzer geantwortet? Weiß ich nicht. Cena is bulletproof. Cena is bulletproof, ja. Also der kann machen, was er will. Da wird, ja, wird nicht, kugelsicher, das ist meine Ansage. Der wird nicht, das sollte man mal ausprobieren. Es ist Wahnsinn eigentlich. Also wenn es stimmt, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil sonst hätte er ja auch sagen können, es kommt aufs Vergehen an oder was, er hätte ja ein bisschen relativieren können, aber er hat ganz klar gesagt, Cena ist bulletproof. Das, okay, erinner dich mal, was der gute Meltzer vor einem halben Jahr mal gesagt hat. Da hat er gesagt, da gibt es einige Sachen über John Cena, die die Leute. Genau, nicht das wollte wissen. Ich gerade ansprechen. Ah ja. So einmal im Quartal höre ich ja auch den guten Tim Meltzer und da hat er ja mal erzählt, dass er auch ein relativ großes Arschloch sein soll, ne? Und man das in der Company sehr sachte angeht, das Thema, und dass es da nicht irgendwie nach außen dringt hier, dass er doch gar nicht mal so der nette Typ sein soll. Also das meinst du, glaube ich, oder? Ja, diese Arschloch-Geschichte, da muss ich jetzt dazu sagen, weiß gar nicht, ob die nicht damals so ein bisschen komisch ankam. Also ich weiß nicht, ob er es genauso gemeint hat. Also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß. Ich lese ja nebenbei bei Facebook, weil der Dennis mir gerade schreibt, dass das falsch wäre. Ich habe doch gesagt, das war 2007 in München. 2006, 2007, habe ich gesagt. Ist doch richtig. Du hast das Jahr, glaube ich, nicht gesagt, aber. Dann habe ich es mir gedacht, auf jeden Fall. Ja, die Geschichte. Was hast du dir gedacht? Darum geht's. Dennis schreibt gerade, die Geschichte mit Orton ist übrigens falsch erzählt. 2007 in München hat er ein Hotelzimmer zerlegt. 2008 war er dann in Spanien. Die Sache mit dem Essen. Mit dem Essen weiß ich gar nicht. Haben wir darüber geredet? Ich weiß es nicht. Also zumindest, wenn ihr das Thema nochmal hören wollt, könnt ihr auf www.talkofhonor.de gehen. Ja, da, und zwar im Archiv. Erfahrt ihr die Geschichte nochmal. Da ist der Dennis angestellt, ne? Oder? Nein, der Dennis ist bei Reds und das ist auch viel, viel besser an der Stelle. Warum sagst du denn sowas? Das war jetzt ein Spaß von mir. Und ja, aber dann wird er falsch aufgefasst und das wollen wir ja nicht. Ich will das. Wir wollen das nicht. So, Chris, jetzt bleib mal hier mal auf dem Teppich. Also diese Orton-Geschichte, wie gesagt, da wurde 2007 war die Geschichte im Museum, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Hotelzimmer, um ja. Das nochmal hier klarzustellen. Und München, das haben wir auch gesagt, also so viel war da nicht falsch. Und mit dem Kiffen war definitiv irgendwas 2006. Da kann ich aber sowas von meinen. Also zumindest der Name Randy Orton hat gestimmt und darum geht's ja. Genau, und darum geht's ja hier. Also, Chris, fahr fort. Was machen wir jetzt hier? Randy Orton ist weg. Ist das schlimm? Ja, nee, ich habe ja gesagt, der Leidtragende ist Dolph Ziggler und also ich weiß ist nicht. Ist es Dolph Ziggler? Okay, ja, wir sehen sowieso nicht mehr. Mir ist es ja egal. Also, es ist natürlich hart für SmackDown so als Drawn. Ist es denn überhaupt tatsächlich so, dass Dolph Ziggler jetzt ein Problem hat? Oder ergibt sich da vielleicht nicht eine neue Fehde mit also Sie natürlich können, ist das ein Fehler. Ey, er, ja, das durch den Zufall hat er jetzt den Satz die noch Möglichkeit beenden. Bekommen. Chris, hallo, ich muss den Satz noch beenden, sonst gibt's gar keinen Sinn, was ich sagen wollte. Oder so. Ja, genau. Oder gibt sich jetzt eine viel größere Möglichkeit, nämlich dass man den Split mit Swagger und Ziggler endlich mal durchzieht und dann einen der beiden turnt. Meinst du in einem Match gegen Swagger selbst dann oder was? Ja, genau. Das ist das, dass sie das Tag-Team. Meinst du, es ist das größere Ding, wenn er gegen Swagger jetzt die Fehde weiterführt, als wenn er jetzt ein neues Programm gegen Randy Orton startet? Es ist auf jeden Fall eine größere Möglichkeit oder eine größere Chance auf einen Sieg und einen anstehenden, vielleicht nicht gleich Push, aber gegen Orton sind wir uns doch beide einig, würde er wahrscheinlich die Fehde nicht gewinnen. Ob er die Fehde nicht gewinnen würde, darüber lässt sich streiten, aber das erste Match, dann, wenn es dann zu einer Fehde kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihn da durchstarten lassen. Also sie müssen was machen, wir haben es ja bei der 3-Stunden-Sendung schon erzählt, dass welche nachkommen müssen und da ist Dolph Ziggler ganz klar der Nummer 1-Mann. Ich glaube, dass Ziggler tatsächlich gegen Orton das Match verloren hätte und dann wäre, wenn sie überhaupt dazu gekommen wäre und die Geschichte wäre gegessen gewesen und dann hätten sie noch ein Programm mit Jericho und Orton gestartet und das wär's. Jetzt ergibt sich für Orton, jetzt pass auf, jetzt haben sie ja, jetzt fehlen ja Leute praktisch im Roster. Es fehlen schon mal wirklich zwei wichtige Männer mit Jericho und Orton. Da wird ja Platz. Und jetzt bietet sich's doch, also für mich persönlich einfach mal an, in Dolph Ziggler. Ich würde, es ist schwierig, würde ich ihn turnen oder nicht, aber auf jeden Fall würde ich die Fehde Ziggler gegen Swagger, die würde ich mir gerne angucken. Es sind zwei Leute, die definitiv so einen Showstealer hinlegen können, aus meiner Sicht. Das ist ja so eine Geschichte, da würde es bestimmt zu einem Match kommen, aber das wäre es dann auch, glaube ich. So langfristig denkt die WWE im Midcard-Fäden nicht und 60 Tage ohne Orton. Und Ziggler ist schon ein Typ, den könnte ich mir schon in so einem Face, also als Face und auch als angenommenen Face vorstellen. Das heißt, er müsste irgendwie zu SmackDown kommen. Ja gut, das hat sich ja eh erledigt. Diesen Roster-Split, der ist nicht mehr vorhanden. Der ist nicht mehr vorhanden, das würde ich so nicht sagen. Doch, das ist so. Der Roster-Split, da gibt es noch eine andere Information, die ich dir gleich mitteilen kann. Und zwar United States-Titel und Intercontinental Champion-Titel sollten tatsächlich vereinigt werden. Unificated, ja, wobei in der Hausshow. Nein, überhaupt nicht. Und zwar hat man die Storyline erst kurz vor Over the Limit wieder fallen lassen. Also es war tatsächlich die Überlegung, Santino Marella gegen Randy Orton, gegen Cody Rhodes zu bringen. Und die ganze Geschichte ist noch nicht vom Tisch. Also die Unification, die steht weiterhin im Raum und wird weiterhin heiß diskutiert. Und das spricht auch nochmal dafür, dass der Roster-Split letzten Endes nicht mehr vorhanden ist. Kann dich aber dann auch noch gleich mal wieder ärgern. Die zwei World-Title werden definitiv bleiben und da geht's dann natürlich um die House-Shows. Das ist der Grund. Da geht es darum, genau, dass du zwei Kader halt rumschicken kannst. Und ne? halt einen World-Title immer im Main-Event hast, sozusagen. Aber, nochmal zurückzukommen auf den Roster-Split, natürlich, du hast auf der Page SmackDown Raw, blablub, aber es ist immer mehr, die Übergänge sind immer fließender und mittlerweile siehst du es ja auch. Montag passiert was bei Raw, das wird dann dienstags bzw. freitags fortgeführt bei SmackDown und das, was bei SmackDown passiert, das wird auch am Montag fortgeführt. Also, das sind nicht mehr zwei eigenständige Shows, sondern sie haben immer miteinander was zu tun. Das hast du jetzt zum Beispiel vorgestern bei den Tapings auch wieder gesehen, dass die Big Show-Geschichte weiter vorangetrieben wurde. Das war auch in der Vorwoche so. Also es gehört zusammen. Wie wird die jetzt bei SmackDown vorangetrieben? Kannst du mir das sagen? Muss ich ja selber erst sehen. Ich habe eben nur gelesen, dass Big Show halt wieder seinen Auftritt hatte und so irgendeine Wutrede, glaube ich. Also es ist halt immer, es hat halt Bezug und das gab's ja. Sag ich mal, vor ein, zwei Jahren gab es das nicht. Da war Raw für sich und SmackDown für sich und dann gab es vielleicht einmal einen Gastauftritt, aber der... Ja, so um WrestleMania rum, ne? Ja, oder auch mal so zwischendrin, weil halt irgendjemand Zeit hatte, aber auf jeden Fall wurde nicht in beiden Sendungen Storylines fortgeführt. Das gab's, das vielleicht noch beim Tag-Team-Titel, aber sonst nicht. Das stimmt, ja. Na gut, früher, 2008, 2009, 2010 glaube ich auch noch, gab es ja auch noch zwei World Tag-Team-Titles. Ja, bis 2009. Nee, bis 2008. 2009. Bis 2009. Bis 2008. Bis 2009. Bis 2009. Es war bis WrestleMania Dingsbums da. Bis 26. Stimmt das? 26? Jetzt war 28? 27? 26, ganz genau. Ich kenne nur Bound for Glory, ich weiß es nicht. 26, da gab es Unification-Geschichte. Da habe ich schön, dass ihr da Blödsinn erzählt, egal. Also Roster Split hin oder her. Ich glaube, daran brauchen wir jetzt wirklich keinen Anschluss mehr nehmen. Man hat es bei Alberto Del Rio gesehen, dass das völlig Latte ist. Wer wo ist, der wird dann halt einfach so SmackDown hinzugefügt oder eben bei Raw weggestrichen, wie auch immer. Big Show ist zum Beispiel überall, schon immer. Also von daher, Kane auch. Also darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Also wenn Dolph Ziggler funktionieren würde. Chris, sitzt du noch auf dem Stuhl? Ja? Was? Hier. Ja, erzähl weiter. Also wenn Dolph Ziggler funktionieren würde als Face, das ist immer schwierig zu sagen, ja, aber ich sag jetzt nur mal, ich könnte es mir vorstellen, weil er hat schon so eine coole Art und einen geilen Look und so. Ich könnte es mir theoretisch schon vorstellen, dann wäre es wohl das Leichteste, ihn zu SmackDown rüberzuschicken. Aber so weit will ich gar nicht hinausblicken. Ich finde aber jetzt für ein Match ist es für Dolph Ziggler vielleicht interessanter, gegen Jack Swagger eine Fehde zu bekommen und die dann bis, was ist das nächste, Money in the Bank und dann Hell in the Cell? Nee, dann kommt SummerSlam. Money in the Bank und dann kommt der SummerSlam. Richtig? Müsste das so sein. Das ist, glaube ich, richtig. Er fehlt jetzt, Randy Orton fehlt jetzt zwei B-Pay-Per-Views und dann kommt der SummerSlam. Stell dir doch mal vor, so ein Dolph Ziggler gewinnt, obwohl langsam wird's eng mit den Gewinnern für Money in the Bank, aber gewinnt er noch Money in the Bank, gewinnt jetzt gegen Swagger. Mhm. Kann man auf jeden Fall was machen. Also ich persönlich sehe die Chancen für ein Overkommen des guten Herrn Sigglers gar nicht so schlecht. Absolut nicht, nein. Aber es ist natürlich, weißt du, wir diskutieren das jetzt hier wieder und man kann vielleicht davon ausgehen, dass irgend so ein Writer da überhaupt sich gar keinen Kopf drüber macht. Und wie du schon sagst, vielleicht machen sie auch am Montag einen Engel, dass die beiden wieder ein Tag-Team sind. Einfach. Nichts passiert, fertig, aus. Nee, das glaube ich nicht. Das ist, what's up? Im Moment ist die Tag-Team-Division so komisch. Also es ist schön, dass sie pushen und dass sie neue Tag-Teams einführen, aber nee, die beiden passen da irgendwie nicht rein. Sie sind irgendwie zu gut. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber sie pushen sie ja nicht. Sie ist das beste Beispiel. Also, sie pushen sie nicht, bei SmackDown schon. Nee, Titus O'Neil, aus meiner Sicht nicht. Titus O'Neil und Darren Young, bestes Beispiel für mich. Ja, hast ein neues Tag-Team, die so ein bisschen so sind, wie sie halt sind. Also auf jeden Fall fallen sie auf. Ist jetzt mal völlig wurscht, ob die nicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind. Aber egal, sie fallen mal ein bisschen auf. Dann lässt sie mal eine Woche gewinnen, die nächste Woche wieder verlieren. Dann lassen sie wieder gewinnen. Diese Woche mussten sie wieder verlieren. Und ja, so wären die halt nicht wichtig. Ja, aber also sie haben ja ein Match gehabt gegen, wie war denn das, vor 2-3 Wochen gegen Kofi und Truth, ne? Kann sein. Genau, und ja, da hat ja auch Booker so erzählt, ja, dass es für die noch nicht reicht. So, man kann es ja auch so erklären, weißt du? Ja, aber es macht ja trotzdem keinen Sinn für einen Aufbau. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich sie verlieren lasse, gewinnen lasse, weil das ist genau das Problem. Auch in nee, wenn du sie gewinnen und dann gegen die Champions verlieren lässt. So, das ist ja. Nein, auch so macht's keinen Sinn. Das sehe ich auch in der Midcard so, dass jeder gegen jeden verliert und gewinnt. Das da kann keiner overkommen. Das ist doch logisch, wenn immer wieder da gewinnt der eine, dann nächste Woche verliert er wieder. Also weil er gegen irgendeinen anderen antritt, dann wird der verjobbt, weil halt gerade eben jemand verjobbt werden muss. Und dann kriegst du das Problem, dass du keinen so richtig over hast und eben keiner mal diesen auf dieser letzten Stufe zum Main Event steht. Du hast immer das Gefühl, ja mein Gott, zum Beispiel beim Ziggler, beim Royal Rumble die letzten zwei, als er die World Title Matches bekommen hat. Jeder hat eigentlich gewusst, er wird es eh nicht packen, weil ja, ist halt einfach nur ein Typ. Und das ist genau ja der Punkt, warum, was sie in der Midcard falsch machen. Da werden keine Leute konsequent gepusht. Somit kommen die auch nicht auf diese Stufe, wo man dann sagt, jetzt mal noch ein großer Sieg, dann ist er ganz oben. Das ist bei keinem der Fall. Und dasselbe ist bei der Tag Team Division auch. Wenn ich immer nur Teams habe, die sich untereinander schlagen, dann gewinnen mal die Usos, dann gewinnen mal die anderen zwei Nasen, dann gibt's ein Comedy Tag Team mit Santino Marella, die auf einmal irgendjemanden besiegen und Zack Ryder. Ich glaube sogar Santino Marella und Zack Ryder haben die beiden besiegt. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz genau sicher, aber Zack Ryder war, glaube ich, dabei. Und also das ist, da habe ich keinen Bock auf Tag Team Division Aufbau. Das ist alles kein, das ist kein Aufbau, es ist einfach Quatsch. Aber darum soll es heute fast gar nicht gehen, Chris. Ja. Aber es ist trotzdem scheiße. Ist trotzdem scheiße, absolut. Ja, generell so der Aufbau und die Art und Weise, irgendwie Leute overzubringen, hat sich grundsätzlich geändert in Zeiten, wo es noch Attitude hieß oder Anfang der 2000er oder so. Das ist komplett anders. Das ist mir schon öfters eingefallen, aber die WWE scheint auf mich sehr casual. Weißt du? Ja, soll ich dir sagen, was da anders ist? Es gibt keinen Aufbau mehr. Jemanden. Es gibt keinen Aufbau mehr, ja. Und das ist, die WWE scheint auf mich im Moment so, als wäre es irgendwie so ein Kinect-Spiel für Xbox. So, was jeder zocken kann, ja, wo jeder einsteigen kann, wo man einfach mal reinhüpft und hey, und mit den Armen und Fingern und was weiß ich wackelt und sie wirkt sehr einsteigerfreundlich und sehr, sehr light. So, das ist alles scheiße. Ist halt öde. Habe ich übrigens, ich weiß gar nicht, das habe ich aber dann gar nicht erzählt. Ach stimmt, das war bei einer der Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Kann ich dann aber an der Stelle vielleicht trotzdem machen. Was? Die haben wir nicht beantwortet letzte Woche? Wir haben übrigens schon wieder einige Fragen bekommen. Ist unfassbar, aber dazu kommen wir dann noch. Und zwar, eigentlich sollten sie es so machen wie die UFC. Weißt du, einfach Matchpaarungen verkünden. Die zwei, die treten jetzt gegeneinander an. Und fertig. Also jetzt mal unabhängig. Ja, da gibt es doch wieder dieselben Arschkrampen, die sagen, wie kommt denn das jetzt zustande? Wo ist denn da der Aufbau? Wo ist die History? Ja, gibt's ja sowieso nicht. Gibt's ja sowieso nicht. Darauf legen sie ja nicht. Nee, gibt's sowieso nicht, ja. Also dann kannst du doch wenigstens noch den Aufbau machen. Was weiß ich, Montag, in der 3-Stunden-Show, in der ersten Stunde, da werden Matches gepickt. Auf der einen Seite stehen die Heels, auf der anderen stehen die Faces. Dann sollen sie irgendwie ein Ranking einbauen. In der Mitte, oder so. In der Mitte. Und irgendwie es logisch machen für den Zuschauer. Und in der so. Mitte, und in wir der haben Mitte. Hier und in CM der Mitte. Punk, der ist Mitte, hier die Nummer 1, der ist ein Status. So, und jetzt müssen die anderen Leute sich gegenseitig bekämpfen, um eine Leiter höher oder eine Stufe höher zu klettern. Aber du hast da diese Transparenz gar nicht. Auf einmal ist dann Daniel Bryan von SmackDown auf einmal World Champion Anwärter bei Raw. Und das ist alles so scheiße. Na, das du hast gibt das für mich noch am meisten Turnier Sinn. Gemacht. Das gibt für mich noch am meisten Sinn, dass Daniel Bryan das um den Beat the Clock Ding oder was? Nee, nicht deswegen, sondern weil er einfach der größte und beste Wrestler in den letzten Wochen war. Der war objektiv, ja. Na, wenn du den anguckst, der war der beste Heel, der hat seine Rolle am besten verkauft, der hat durchgehend gute Matches, selbst mit den letzten Pfeifen, also das ist für mich ganz legitim, warum ja, aber das machst da du, ja, das kannst du jetzt so erklären, aber du machst es ja nicht transparent für den Zuschauer. Warum? Brauche ich nicht, weil das, als Zuschauer erkenne ich, dass er gut ist. Was ich nicht erkenne, ist, warum CM Punk ein WWE-Titelmatch im November bekommen hat. Der ständig verliert und ja, das ständig ist verliert, ja. Ja, der hat davor ständig verloren. Gut, davor hat er ständig verloren, ja. Ja, bevor dieses Titelmatch angesetzt wurde damals zur Survivor Series, hat er ständig verloren. Das ist ein guter Punkt, ja. Und das war bei Daniel Bryan ja bis jetzt natürlich auf diese komische Niederlage gegen Sheamus absolut nicht so der Fall, sondern der hat Clean, Big Show und Mark Henry besiegt. Der hat Clean sein Elimination Chamber Match gewonnen und ja, auch ansonsten bei SmackDown eine dominante Rolle eingenommen. Natürlich, ja, er hat zuerst dieses Loser-Gimmick da gehabt bei SmackDown, aber das war, glaube im Oktober, September, so um den Dreh rum muss das gewesen sein. Und davon sind sie doch also dann relativ schnell weg. Aber das aktuelle Gimmick, was er jetzt hat, das hat er sich ja selbst ausgedacht, ne? Das war ja so ein kleiner Shoot gegen CM Punk, dieses Yes, Yes, Yes Ding, ne? Oder? Das habe ich mal gelesen. Also, habe ich nicht gelesen, kann aber trotzdem stimmen. Und da siehst du doch wieder, dass man echt den Leuten in einem gewissen Rahmen, ja, wir befinden uns hier in einer PG-Ausrichtung, da muss man nun mal sich nach gewissen Richtlinien bewegen, das ist okay, aber lass doch die Leute sich kreativ eigenständig entwickeln und nicht in irgendwelchen komischen Gimmicks aufzwängen, wie jetzt zum Beispiel Claudio Castagnoli, der jetzt auf einmal ein südkongolesischer Footballspieler ist. Das ja, ist doch scheiße, lass ihm doch einfach sich selbst was ausdenken. Nee, das kannst du nicht irgendwie den Sheets dem Executive vorlegen und sagen, hier, komm, was haltet ihr davon, das habe ich mir ausgedacht, und wenn die das okay finden, dann soll das machen, aber nicht irgend so einen Scheiß ihm aufzwängen. Das kannst du nicht mit jedem machen. Das geht einfach nicht, weil wenn das, du jedem... Das kannst du mit Sicherheit nicht mit jedem machen, aber mit den Besten scheint es ja zu funktionieren. Es funktioniert aber immer nur, wenn es einige wenige sind. Weil wenn jeder sich versucht, da irgendwas einfallen zu lassen, hast du irgendwann noch eine noch größere Clown-Parade, als du jetzt hast. Wenn da wirklich jeder dann anfängt, sich irgendwas wahnsinnig Kreatives einfallen zu lassen. Jetzt hast du eine farblose Schwuchtelparade, so, Alter. Ey, ich habe echt keinen Bock mehr, SmackDown zu gucken. Und das liegt halt daran, dass alle... Ja, das alle ist noch das beste Programm von der WWE. Matchmäßig meinst du? Nein, insgesamt auch. Das sind solide Shows. Also das ist nichts Außergewöhnliches, aber es sind keine Scheiß-Shows. Ja, ich habe es auch 3 Wochen nicht mehr gesehen. Sei froh. Es sind nicht gute Shows. Ich sag nur solide. Die sind auf jeden Fall für mich noch besser gebookt als manch eine Raw-Ausgabe. Raw wirkt immer so zerfahren und oft ohne... Die WWE hat es echt geschafft. Das muss ich jetzt kurz nochmal sagen. Seit Anfang der 90er Wrestling-Fan zu vergraulen. Alter, wo gibt's denn sowas? Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz hier diese Geschichte, dass du gesagt hast. Ricky. Ja, das ist halt doch aktuell gar nicht so. Ja, mein Gott, das wird auch wieder besser, Chris. Da muss man durch einen Teil der Tränen gehen. Bin ich mir gar nicht so sicher. Du, ich habe jetzt den Audioboot zu UFC 146 gemacht und fand das geil. Ja, ich sage ja nicht, dass das andere schlecht ist oder so, aber die WWE ist insgesamt gesehen... Ja, aber ich habe auch einen begrenzten Zeit, Chris. Es ist insgesamt gesehen trotzdem noch das Produkt, bei dem du am Ende am besten bedient wirst. Jetzt sagst du, was? Das kann doch gar nicht sein. Das ist aber so. Fast jeder, guck mal die letzten Pay-Per-Views zum Beispiel an. Also da muss ich die WWE an der Stelle mal wirklich in Schutz nehmen. Guck dir die letzten Pay-Per-Views an. Ja, die waren durchgängig gut. Also wir können uns darüber streiten, über Lesnar und die ganze Geschichte. Das sind aber alles Kleinigkeiten. Insgesamt waren es gute Pay-Per-Views. WrestleMania, also seit WrestleMania habe ich keinen schlechten Pay-Per-View mehr gesehen. Und die Shows... Du hattest ja vorher mit TLC und so auch keine schlechten Pay-Per-Views. Ja, richtig. Rumble und Elimination Chamber sind ein bisschen so lala. Aber ist egal. Elimination Chamber fand ich jetzt auch nicht schlecht, persönlich. Du, das ist ja wie gesagt, also es waren keine schlechten, da gebe ich aber dir wenn recht. Wir jetzt echt von speziell von Pay-Per-Views reden, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir den Punkt. Aber ey, ich gucke jetzt hier seit 100 Millionen Jahren jede Woche Raw und SmackDown und das gehört ja im Prinzip zu meinem Leben dazu. Und wenn sie es schaffen, das Produkt so schlecht zu machen, dass sie so einen Bestandteil meines Lebens rausreißen, das ist wirklich hart, das ist krass. Du darfst natürlich bei der ganzen Geschichte eins nicht vergessen. Du beschäftigst dich in einem sehr hohen Maße mit der WWE. Du liest fast jede News, du quatschst über alles Mögliche. Das heißt, das, was die WWE noch hat, also sie haben ja nicht mehr viel, aber das Einzige, was sie noch haben, sind Überraschungen. Uns überraschen die fast gar nicht mehr. Wenn sie uns überraschen, dann sind so Geschichten wie, statt dass Karma kommt, dass plötzlich dann Layla kommt und dann sind wir eher enttäuscht. Aber grundsätzlich, wir wissen, ja, da war Layla geplant. Wir wissen, also ja, dieses Karma-Layla-Ding, das ist sowieso sehr grenzwertig. Da war Karma geplant. Weißt du, hätten wir jetzt gesagt, das ist gar nicht oder Karma, wenn Karma wirklich debütiert hätte gegen die Bellas damals, dann hätten wir doch gesagt, das wussten wir doch, Mensch, und dass sie den Titel gewinnen, ja, und so, und dass sie die wegsquasht, das wussten wir doch alles. Ja, aber du warum lassen sich da nichts einfallen? Du kannst dich doch nicht mit den Leuten vergleichen, die sonst einfach nur WWE Raw und WWE SmackDown gucken. Die haben doch eine ganz andere Herangehensweise. Die schauen sich den Pay-Per-View an und lassen den auf sich wirken und dann passiert das. Die gehen überhaupt nicht davon aus, dass da eine Karma auftaucht. Die haben zum größten Teil dann noch nicht mal mitbekommen, dass sich eine Beth Phoenix verletzt hat. Und zum Beispiel wissen die auch nicht, dass ein Chris Jericho vielleicht für einen Rumble-Sieg eigentlich gedacht war. Das wissen wir, die jeden Tag News lesen. Und natürlich, man denkt sich dann seine Sachen aus, ja, Jericho gewinnt das, dann passiert das und das und so. Und dann nur, um eben diesen Gerüchten eine reinzuwirken, ändern sie es dann. Und leider dann halt immer zum Schlechten. Es bedeutet ja nicht, dass das schlecht war, was sie sich haben einfallen lassen. Mit Jericho als Rumble-Sieger, mit Karma als Überraschungsgegnerin für Nikki Bella oder wer auch immer den Titel da gehalten hat. Nur der Punkt ist halt, mit ihren veränderten Überraschungen, da kotzt du dich natürlich dann an, weil es dann immer noch schlechter ist, als wie wenn du sowieso schon wüsstest, wer kommt. Ja? Mhm. Aber jemand, der sich das einfach nur so anguckt und ohne irgendwelche News-Seiten durchforsten und Podcasts zu hören, die WWE auf sich wirken lässt, glaube ich, hat insgesamt nicht das Gefühl, dass das ein sehr schlechtes Produkt ist. Ab und zu mal unlogisch, klar, aber... Meinst du wirklich? Ich meine, wir hatten auch vor einigen Monaten das Thema mit Rock und Cena, so vor WrestleMania. Und dieser Showdown vor WrestleMania, der war wirklich echt schwach. Und das Produkt, was sie als solches abgeben, so mit inklusive Promos und so, das ist wirklich nicht mehr so toll, wie es einmal war. Es ist immer und das meine ich jetzt völlig wertfrei von irgendwelchen News, die ich jeden Tag lese oder so. Ich habe dir völlig recht, aber es ist immer noch so gut, dass du bei WrestleMania die zweithöchste Buy-Rate der Geschichte der WWE erzielt hast. Das musst du ihnen geben. Also das sind halt die Fakten. Danach rechnen die auch ab letzten Endes. Natürlich, ja. Weißt und das sind die Argumente, die die WWE hat. Und die schlagen alles, was wir hier erzählen. Wir können es immer sagen, dass es Schwachsinn ist. Das stimmt so. Die Zahlen sind auf jeden Fall immer noch top. Und sie werden dann, glaube ich, immer noch besser, ne? Oder? Ja, gut, das war jetzt bei Over the Limit. Aber ich habe ja schon gesagt, da hat natürlich Brock Lesnar Extreme Rules. Das war deswegen, denke ich mal, natürlich ein Stück weit besser, weil erstens mal, lass mich mal kurz. Ich meine jetzt gar nicht die Pay-Per-View-Buy-Rate, sondern nee, generell die Wirtschaftszahlen, weil sie sich, ja, das ist ja auch ein bisschen Augenwischerei, sind wir doch mal ganz ehrlich so. Die wöchentlichen Zuschauerzahlen, schweres Wort übrigens, gehen ja immer weiter runter. Es ist ein Fakt, oder nicht? Ja, ist so. Die Pay-Per-View-Buy-Rates gehen jeden Monat runter, das ist, glaube ich, auch ein Fakt. Nee, ist kein Fakt. Ist kein Fakt? Das variiert. Also im Schnitt sagt man, dass sie pro Jahr, glaube ich, 10% Zuschauer oder Pay-Per-View-Buys verlieren oder so. Ich glaube, das ist jetzt sehr im Hinterkopf. Im Jahr 10% weniger Pay-Per-View-Buys. Okay. Aber sie expandieren in neue Länder, wie jetzt Brasilien und den Nahen Osten und ganz so, da kurz, expandieren ganz sie kurz, hin. Das da heißt, muss ich sie erschließen neue rein, Märkte. Ganz kurz neue rein, Märkte, rein. Die vorher noch nicht zu Geld abgegeben haben. Und sie haben die das Filmstudio. Okay, da ist es jetzt natürlich die Frage, ob die noch wirklich Gewinn abbringen. Ich habe da mal so eine Pressemitteilung gelesen, dass die wirklich echt miese machen und so in der Kategorie. Aber ich möchte damit nur sagen, dass sie mit Spielen, Filmen und neuen Märkten, was ja auch völlig okay ist, Geld neu generieren. Aber mit dem Urprodukt des Wrestlings, was ja für meiner Meinung nach in deren Sicht gar nicht mehr das Wichtigste ist, ja, da machen sie wirklich die Miese. Und weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also Brasilien ganz kurz, da sind sie nicht so richtig angekommen. Also ja, da haben sie die Halle nicht ausverkauft. 6.000 Zuschauer, 5 und sowas. Da hat man die Halle nicht ausverkauft und es wird auch lange nicht so angenommen, wie man es erhofft hat. Und antworte doch mal auf meine Kernaussage. Ich komme gleich auf noch verschiedene Punkte, aber das will ich noch kurz sagen. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil eigentlich, wenn die WWE in ein neues Land kommt, in dem sie bis jetzt noch nie waren, sind die Hallen immer rappelvoll. Also das spricht eher dafür, dass die WWE in Brasilien nicht so Fuß fassen wird. Aber warten wir es mal ab. Dann ganz kurz die Filmgeschichte. Da machen sie Minus. Also da machen sie keine Gewinne, da ist tatsächlich Minus. Und warum sie die Gewinne oder sage ich mal nicht so stark Verluste zu Buche zu schlagen haben, mein Gott, heute wird's echt schwierig, liegt wohl daran, dass sie erheblich die Produktionskosten geschafft haben zu senken. Und jetzt kommst du, war deine Frage praktisch, warum? Oder letzten Endes war deine Anschuldigung, dass die WWE weniger Wert darauf legt, was ihr Produkt letzten Endes ist uns mehr darum geht, was ihr Tagesgeschäft ist. Und das ist Raw SmackDown. Ja, ihnen geht's halt mehr darum, was hinten am Ende finanziell dabei rumkommt. Ist das richtig? Ist das deine Anschuldigung? Das ist meine Anschuldigung, dass es ihnen nicht mehr ganz so wichtig ist, was sie ist völlig unter der normal. Woche bei Raw und SmackDown ist völlig normal. Leisten? Ja, ist ja völlig normal. Ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und da zählt halt am Ende, stell dir mal vor, die würden das beste Produkt abliefern und du würdest wahnsinnig unterhalten sein, aber sie würden immer weniger einnehmen, beziehungsweise die Aktien, gut, der Aktienkurs kannst du jetzt nicht dazu zählen, der ist aber schon scheiße. Aber meinst du nicht, dass man das nicht unter einen Hut bringen kann? Ja, absolut. Ich meine, ich würde das überhaupt nicht verteidigen. Das Einzige, was ich verteidigt habe, ist, dass natürlich unsere Sichtweise nicht die Sichtweise ist, die der Großteil der WWE-Zuschauer hat. Davon aus bin ich gestartet und dann sind mehr oder weniger Äste davon abgesprossen tun. Weißt du, ich habe liebe so Radieschensprossen, habe ich das schon mal erzählt? Tausende von Sachen von mir liegen und mittlerweile reden über was ganz anderes, über das wir eigentlich reden wollten. Ja, warum? Ricky, damit muss man leben als Hörer. Ne, vor allen Dingen als Moderator. Ja, der ist mir ja egal. Ach so. Nee, aber ja, ich gebe dir, du, wie gesagt. Aber meine Frage ist an dich, kann man es nicht unter einen Hut bringen, ein gutes wöchentliches Urprodukt, ja, Raw und SmackDown zu produzieren und nebenbei noch hier WWE 13, by the way, hast du den Trailer gesehen? Nee. Zum neuen Spiel? Nee. Ey, sie haben wieder die drecksalte Gurken-Engine ausgegraben, die sie schon seit den SmackDown vs. Raw Next-Gen-Sachen haben und es hat sich wirklich auf den ersten Blick nicht weiterentwickelt, aber ist jetzt egal. Und da gut, dass du das mal sagst. Das will ich dich mal als, du bist ja nun wirklich großer Spieler. Ich war großer Spieler. Okay, aber du kannst das einschätzen. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Jungs von THQ oder Duke oder wer das ja jetzt codet, da die ganzen Bildchen, ich finde, die Grafik ist für heutige Verhältnisse relativ schlecht. Zumal sie auch aus dem eigenen Hause Undisputed, UFC Undisputed 3 und 2. Ja, aber 3 geht gar nicht, glaube ich. Also verkauft sich ganz schlecht nur irgendwie, glaube ich. Nee, der erste hat sich brillant verkauft. Nee, der dritte Teil jetzt, der jetzt dann im Januar oder so rauskam. Ja. Der verkauft sich, glaube ich, sehr schlecht. Ja, zumal sie ja mit denen an UFC-Produkten wirklich brillante Grafik- und Charaktermodelle erzeugen können, ja. Also aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Problem gibt. Es sind zwei verschiedene Engines, das muss man sagen. Aber sehe ich richtig, dass die Grafik eigentlich, weil ich habe da keine Ahnung. Dass die Grafik stehen bleibt, ja. Ich denke immer, eigentlich müsste das doch schon viel geiler aussehen heutzutage. Also ja, also die mit dem Juke Specific Typen habe ich mal ein Interview gesehen, dass es daran liegt, dass es daran krankt, dass das UFC Roster zu dem WWE Roster halt erheblich kleiner ist. Das UFC Roster ist zum WWE, das glaube ich nicht. In dem Spiel. Ach so, okay. In dem Spiel. Aber interessant ist trotzdem. Dass man da halt mehr Wert drauf legen kann. Und dass sie, das hat man jetzt vor einem Jahr bei Gran Turismo 5 gesehen, da hast du ja auch irgendwie 1000 Autos und da sahen irgendwie 500 brillant aus und die anderen 500 scheiße, weißt du? Und das möchte man nicht. Man möchte nicht, dass Randy Orton, John Cena irgendwie total geile Schweißeffekte auf dem Körper haben und richtig brillant aussehen. Das will man nicht, dass es da irgendwie eine Diskrepanz gibt zwischen einem kleinen Wrestler, Santino, der dann irgendwie scheiße aussieht. Man möchte, dass man alle auf einem Level bringt und das sagen sie als Grund, warum es nicht so gut aussieht wie bei UFC Undisputed 3 oder 2. Also ich weiß nicht. Also ich bin auch der Meinung, man steht da schon seit Jahren auf der Stelle und man müsste mal langsam das Producer-Studio irgendwie wechseln. Also ich kann ganz kurz mal vielleicht noch eine Zahl, falls das irgendjemand interessiert, zum Besten geben. 339 Kämpfer stehen aktuell bei der UFC unter Vertrag. Ja, aber wir reden jetzt von dem Spiel. Ist richtig, aber mich hat es gerade selber mal interessiert, wie viele das sind. Also deswegen ist es nur so ein kleiner Funfact am Rande. Wie wir es bei der WWE sind, ich finde da jetzt, ich finde natürlich schon den Roster, aber da müsste ich jetzt zählen, habe ich keinen Bock drauf, aber ich glaube, es sind weniger. Also ich, das kann also ich mir mehr als fünf, vorstellen. Kann man sagen. Mehr ne? als fünf auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ich gebe dir, wie gesagt, in vielen Punkten recht, aber man muss ganz einfach der WWE zugute halten. Sie verschaffen es immer wieder, WWE, WrestleMania auf einem hohen Niveau, auf einem unfassbar hohen Niveau zu verkaufen und ihre normale SmackDown-Show, und das war ja eigentlich dieser Punkt, was ich meinte, dass du von der WWE insgesamt das beste Produkt bekommst, ihre SmackDown-Show finde ich eigentlich durchgehend gut. Es sind natürlich immer ein paar Ausreißer nach unten dabei, nach oben weniger. Für mich ist es einfach ein durchgehend okayes Programm. Und bei Raw, ja, das krankt. Also zum Beispiel meinst du aber nicht, dass das so ein Smart-Mark-Blender ist? Welcher, was? Dass SmackDown so geil ist, ich wiederhole es jetzt zum 100. Nicht geil. Ich habe es seit drei Wochen nicht gesehen. Nicht geil. Aber Es war ja immer so die Rede davon, oh, SmackDown ist die bessere Sendung, da hast du mehr Wrestling-Time. Nein, da gibt es weniger Backstage-Segmente etc. Nein, das ist gar nicht mein Und die richtigen Wrestling-Fans, die gucken SmackDown, weil da wird halt richtiges Wrestling geboten. Das ist geboten, doch Schwachsinn, da sind 3-Minuten-Matches. Das ist doch Blödsinn, wer sowas erzählt. Ja, okay, aber ey, als ich aufgehört habe, SmackDown zu gucken, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt da ein besseres Produkt als Raw sehe. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass bei SmackDown von vorne bis hinten häufiger, auch nicht immer, aber häufiger der rote Faden zu erkennen ist. Und dass halt auch über Wochen eher an Storys festgehalten wird, als wie zum Beispiel bei Raw. Da ist heute das und bei nächste Woche ist das und übernächste Woche ist das und so richtig weiß dann keiner mehr, was war eigentlich noch vor 4 Wochen. Okay, ja. Weißt du, das ist mein Punkt. Okay, über Wrestling hin und her, da kannst du drüber streiten. Ich meine, diese Woche brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. SmackDown, Raw mit Daniel Bryan gegen CM Punk. Das war kein Match auf dem Level von Over the Limit, aber es war ein sehr gutes Match. Da wird wahrscheinlich SmackDown nicht rankommen diesen Freitag, mit egal welchem Match. Aber insgesamt ist die Show für mich häufiger, auch nicht immer, muss ich nochmal sagen, häufiger besser anzusehen, weil sie insgesamt einfach ineinander besser passt. Aber klar, das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und jetzt nochmal kurz, was ich noch sagen wollte, Impact und Raw, wenn du das momentan vergleichst, aus meiner Sicht ist ganz klar aktuell Impact die bessere Main-Show. Hältst du dich eigentlich daran, nicht mehr Impact zu gucken? Wann sollte ich denn gucken? Es kommt doch heute Nacht erst live. Ich weiß nicht, dass es heute erst kommt, aber... Ich halte mich dran, ja klar. Also hallo, Deal ist Deal. Für alle, die es noch nicht wissen. Ich bin immer noch der Meinung, dass du mir nicht abnimmst, dass ich kein WWE mehr gucke. Ich vertraue dir da, hallo? Wenn du das nicht machst, da aber ruckizucki, aber dann sage ich was. Dann sagst du aber was, ja. Dann sage ich aber was. Dann komme ich zu dir und dann sage ich, du Chris, aber jetzt wird mal hier kein WWE geguckt und dann, das sage ich dann. Und wenn du es dann wieder nicht machst, wenn du dich dann wieder nicht dran hältst, ja, dann, Chris, dann ist dann wirklich, muss ich in die Wuthöhle. Nee, dann ist wirklich Schluss, weil dann komme ich, dann sage ich, dann schreibe ich dir nochmal eine Mail und sag dir, du, aber jetzt, das war's. Das ist wirklich das letzte Mal. Und beim nächsten Mal, da knallt es aber ordentlich. Und Chris, und wenn du dann wieder nicht dich daran hältst und eine WWE-Produktion anschaust, dann komme ich bei dir vorbei. Und dann sage ich zu dir, wie eine Abmahnung? Ja, dann sage ich zu dir, Chris, pass mal auf, so geht's nicht. Wenn du das jetzt noch ein einziges Mal machst, dann knallt aber so richtig im Schuhkarton. Du bist ja genauso konsequent wie mein Chef. Du, das mache ich dann ungefähr noch 17, 18 Mal und dann, aber dann ist wirklich Schluss, dann schicke ich dir wieder eine Mail und sag dir noch einmal und dann ist Schluss. Ja. Aber ja. Also ich würde jetzt sagen, du hast ja schon Ersatz für mich. Ach, Chris. Was denn? Du weißt, du verstehst. Ich bin doch nur eine Hure in deinen Augen. Absolut nicht. Ich muss an der Stelle öffentlich. Eine Billige! Ich muss an der Stelle öffentlich hier mal machen. Mit Chris podcaste ich tatsächlich, was Wrestling angeht, am liebsten. Du bist mein Lieblings-Wrestling-Gesprächspartner, Chris. Der Typ ist wirklich so schlecht, das gibt's gar nicht. Also weil ich dir heute Morgen geschrieben habe, dass ich mit dir am liebsten den Tag aufnehmen würde. Das ist wirklich schieb. Was willst du denn jetzt von mir hören? Also jetzt sage ich das. Nee, ich möchte nichts von dir hören. Ich habe dir nur. Es ist jetzt eine private Geschichte, die wir hier austragen. Das weißt du schon, ne? Ja, weiß ich schon, aber ich habe das jetzt wirklich ernst gemeint. Also wenn es um Wrestling geht, spreche ich mit dir am liebsten. Sonst würde ich es ja nicht wöchentlich machen. Nimm das doch mal so an. Erstmal so. Ja, so und fertig. Wir kommen zu den Ratings. Übrigens Backstage oder beziehungsweise im Büro oder wie man das nennen soll, also die Leute, die was zu sagen haben, finden diese Ratings-Geschichte viel schlimmer als Randy Ortons Suspendierung übrigens. Finde ich auch interessant. Suspensorium. Nee, aber tatsächlich, sie finden das viel schlimmer als Ortons 60-Tage-Suspendierung. Das finde ich schon auch, ist schon eine Ansage, oder? Weil ich heute Morgen auch... Ja, aber es ist doch auch so. Für mich ja, aber es gibt natürlich viele Leute, oder zum Beispiel, ich habe heute Morgen mit dem Dennis geschrieben, der hat auch gemeint, na, so schlimm ist das alles gar nicht, weil es ist ja Memorial Day gewesen, etc. pp. Aber ich habe dann... Ja, was heißt Memorial Day? Es waren ja auch 2, 3 Head-to-Head-Produkte, ne? Ja, und zweitens habe ich dann halt aufgemacht, ja gut, letztes Jahr ist es von 3,4 auf 3,1 gefallen, aber es war halt immer noch 3,1 und nicht wie jetzt 2,7. Das ist ja schon der riesige Unterschied. Und wie du schon sagst, es gab noch einmal NBA-Playoffs, aber die hast du auch immer um die Zeit. Und zweite war irgend so eine History-Channel-Geschichte, die angeblich das höchste Rating erreicht hat, das jemals eine Non-Sport- oder News-Veranstaltung, Fernsehübertragung in den USA erreicht hat. Also es war schon ein Hammer. Ich weiß gar nicht, bei uns auf Facebook habe ich geschrieben, wie die Sendung hieß. Ich habe mich aber nicht mehr daran erinnern können zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es trotzdem, also der Herr Meltzer spricht von Major Panik Backstage. Also tatsächlich, da müssen richtig die Fetzen fliegen aktuell. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für uns, das werden wir wahrscheinlich am Montag dann sehen. Ich denke mal, irgendwie werden sie reagieren wollen. Sie, ja, Ricky, können sie das, frage ich dich, können sie das? Sie können, okay, sie können kurzfristig Brock Lesnar zurückbringen, aber ey, Alter, Brock Lesnar ist ein Mann, der ist jetzt ein Jahr da. Lesnar wird das nicht kann ja sein. Keine Lösung auf Dauer sein. Was können sie, wenn man mal jetzt Brock Lesnar ausklammert, machen aus eigenen Mitteln? Lesnar werden sie definitiv. Oder Seth Rollins. Lesnar werden sie definitiv nicht zurückbringen. Der hat seinen Vertrag, da kannst du einen drauf lassen, dass der am Montag nicht da sein wird. Nee, aber sie können zum Beispiel mit Leuten, die halt immer noch wichtig sind für ihr Unternehmen, wie Triple H, können sie natürlich viel mehr arbeiten bei den Shows. Und jetzt sagst du natürlich wieder, ah ja, aber du bist halt eben ein Smart Mark und deswegen funktioniert das Ganze bei dir nicht. Aber ein Triple H ist auf jeden Fall für viele ein Grund, wieder einzuschalten. Das ist so. Ja. Also zum Beispiel wäre das wahrscheinlich, würde ich mich nicht wundern, wenn das am Montag schon passieren würde, dass ein Triple H auftaucht dann mal. Obwohl er erst, glaube ich, für die letzte oder vorletzte Sendung vorm SummerSlam angekündigt wurde oder so. Also jetzt lange keine Auftritte haben sollte. Aber sowas könnte man machen. Und es ist natürlich so, ich unterstelle der WWE tatsächlich schon, dass sie so den ein oder anderen Notfallplan im Schuhkarton haben. Und ich glaube aber noch nicht, dass sie den brauchen. Nächste Woche werden die Ratings wieder im Dreierbereich sein, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also klar, Memorial Day und dieser komische Film da oder Serie, die haben schon ein bisschen an den Ratings genagt, aber die Ratings sind trotzdem im Verhältnis zu vor einem Jahr deutlich gesunken. Und das ist ja das Problem. Aber Chris, bist du noch da? Du bist jetzt, sagen wir mal hypothetisch, Besitzer einer Wrestling Company, die wir jetzt mal World Wrestling Entertainment nennen, ja? Mal einfach mal ausgedacht jetzt. Und das kann doch aber nicht sein, dass wenn du in der Scheiße bist, ja, dass du wirklich in der Scheiße bist, auf alte Leute setzt, die mit Sicherheit kurzfristig Zuschauer drawnt, aber auf langfristige Sicht, da muss man doch was machen. Und da sehe ich absolut gar nichts, dass du jetzt einen Dolph Ziggler, der jetzt irgendwie 32 ist oder so, dass du den mal nicht langsam hier ins Spotlight drückst. Ricky, was würdest du machen? Wie stellst du das perspektivisch vor? Perspektivisch sehe ich da nichts. Ja, wie würdest du, wie stellst du das vor? Wie meinst du das perspektivisch? Wie würdest du das jetzt sehen wollen? Was würdest du jetzt sehen wollen? Die sind jetzt in der Scheiße, ja, ein 2,7er Rating. Das ist wirklich scheiße, das ist ein Skandal. Ja, sie sind noch nicht in der Scheiße. Das ist jetzt so ein Rating, was sie, wie gesagt, schockt. Und ich denke mal, für sie wird ganz ausschlaggebend sein, wie nächste Woche die Quoten sind. Wenn die da im 2,8er Bereich liegen oder tiefer, glaube ich schon, dass dann so langsam. Das wird nicht sein, richtig. Ja, ich sag jetzt nur wenn, deswegen sage ich ja wenn. Aber ich gehe auch davon aus, dass es 3.0, 3.1 geben wird. Und dann werden sie sagen, naja, ist doch okay. Und 3.1er wird es nicht sein, ich denke mal so ein 3.0er. Ja, sei es. Aber das kann doch nicht die Lösung des Problems sein, dass du alte Leute, die immer noch drawn, zurückholst. Gebe ich dir recht, aber sag mir, was du jetzt sehen wollen würdest. Was ich jetzt sehen wollen würde, als Smart Mark oder als, was meinst du jetzt? Das, was du für vernünftig hältst. Du bringst ja immer das Beispiel, wenn mir die Firma gehören würde, was würde ich dann machen? Und letzten Endes will ich genau das von dir wissen. Was würdest du jetzt machen? Oder, ja, wie würdest du dir das vorstellen? Da, was du ja ansprichst, ist fehlen die jungen, aufgebauten Talente. Übrigens, davon redet die WWE die ganze Zeit, dass sie, die jungen Leute, das sind die einzigsten sind, die Leute neu aufbauen könnten. Okay, und das ist ja das Problem, was du jetzt gerade ansprichst. Deswegen frage ich dich, was würdest du jetzt gern sehen wollen, dass dir ein besseres Gefühl für die Zukunft gibt? Was würdest du jetzt da gern sehen? Ich würde jetzt gerne was sehen wollen, was mich schockiert. Von einem der jungen Leute. Von einem, den es gar nicht gibt. Okay, was würde dich schockieren? Also ich sag jetzt mal so. Mich würde schockieren, wenn es jetzt bei Raw. Okay, du kannst jetzt natürlich keine Storyline interrupten. So, das wäre auch sehr cheap. So. Aber was machst du, Alter? Würde ich jetzt als Smart Mark sehen, ich würde total ausflippen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich Raw gucken, wenn jetzt ein Dean Ambrose Cena weghaut. Einfach, indem er aus dem Publikum rennt, eine kleine ihn weghaut nach irgendeinem Match und dann eine Promo hält und ein absolutes Statement setzt. Kannst du aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen. Du kannst das nicht kannst du aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen, gebe ich dir recht, weil China nicht geschwächt werden darf, oder was meinst du? Ja, er ist halt einfach, das Risiko ist viel zu groß, dass du danach mit leeren Händen dastehst. Warum? So, Alter, oh, China, er ist ja angreifbar, oder die Fans sagen, oh nein, wie geht's denn meinem süßen China mit der Hackfresse? Wie geht's ihm denn jetzt nach dem Angriff von dem komischen, bösen Mann? Aber das, was du gerade beschrieben hast, haben sie ja gemacht. Vor zwei haben Jahren. Haben sie gemacht mit Lord Tensei? Nee, really? Mit Nexus, vor zwei Jahren. Gut, sie waren nicht konsequent am Ende. Sie waren da definitiv nicht konsequent. Aber du kannst nicht sagen, dass eine Woche nach dieser wirklich geilen Show, wo Nexus den ganzen Ring abgebaut hat, die Ratings nicht hochgegangen sind. Ich weiß es jetzt persönlich nicht mehr aus dem Kopf, aber die sind halt schon hochgegangen. Ich reiß mir gerade nebenbei den Fingernagel ab. Was? Nebenbei reiß ich mir gerade den Fingernagel ab. Aua. Sag doch mal jetzt, hast du im Kopf, dass nach dem Nexus-Angriff gegen John Cena die Ratings hochgegangen sind? Ja, ich hab's nicht im Kopf, aber ich kann es mir gut vorstellen, logisch. Ich kann es mir auch gut vorstellen, aber es geht ja um ich bin auch der Meinung... Es geht ja um langfristige... Du redest es geht um langfristige Sachen und da hättest du jetzt mit Nexus damals viele Leute langfristig aufbauen können im Main Event, aber das haben sie nicht geschafft. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn du jetzt einen Dean Ambrose oder wie damals mit Nexus irgendwie so ein Impact machst oder so ein Statement, dass du in einem gewissen Grad kurzfristig die Ratings hochpushen kannst, aber die dann auch da erstmal festnageln muss, weil ich der Meinung bin, dass es aktuell gar nicht mehr so viele Wrestling-Fans gibt. Ja, genauso weißt du? Lange, wie es gedauert hat, dass die Ratings gefallen sind, so lange wird es auch dauern, bis sie wieder steigen. Das ist genauso wie mit einem verletzten Fußballer. Wenn er sich das Kreuzband riss, ist er 6, 7, 8, 9 Monate verletzt und genauso lange braucht es wieder, bis er zur alten Leistung zurückfindet und so ist es auch mit den Ratings. Du wirst jetzt genau die 4, 5 Jahre wieder brauchen, bis du vielleicht, das denke ich mir jetzt auch, totaler Schwachsinn, 4.0er, 3.9er Ratings erreichst. Und genauso lange brauchst du wieder, bis du Plus-Ratings kriegst. Ja, aber über die Zeit 3. nehmen sie sich ja nicht mehr. Also was ich glaube, ich machen würde, was ich behaupten würde, was Ratings nach oben bringt, unabhängig ob mit Alten oder mit Jungen, ist tatsächlich langfristig orientiertes Booking. Storylines, die lange aufgebaut werden. Dass du, bestes Beispiel für mich immer die Geschichte mit Batista, die sich unabsichtlich so lange hingezogen hat, weißt du? Mhm. Das war ja unabsichtlich, das war ja gar nicht so geplant. Das ist ja mehr oder weniger halt so entstanden. Und trotzdem, auf sowas, wenn man auf sowas mehr Wert legt, zum einen, das ist, glaube ich, wichtig. Und was helfen könnte, wäre, wenn du so Sendungen wie Superstars oder NXT, die zwar eh keiner guckt, aber, oder NXT nehme ich mal raus, aber sowas wie Superstars oder auch SmackDown, wenn du da mehr die Leute, obwohl, da merke ich jetzt gerade selber, da hinkt's so ein bisschen, aber glaube ich, ich sag's trotzdem, mehr wieder mit diesen Jobber-Matches arbeitest, dass du tatsächlich so Leute mit reinholst, die keine Sau kennt. Und die erstmal weggejobbt werden darf und weggesquasht werden von irgendjemandem, den du eben aufbauen willst. Ähnlich wie man es in den 90ern gemacht hat. Denn ja. Warum soll das heute nicht mehr funktionieren? Gebe ich dir recht, warum würde das nicht mehr funktionieren? Und weißt du, was ich auch machen würde? Ich würde viel häufiger Platz machen für junge Leute. So Geschichten wie am Montag, dass Cena weg ist, würde ich viel häufiger machen. Denn das Geile an den 80ern und den 90ern war, dass ich bei Superstars so. Das war ja damals das Major-Ding, Superstars und Wrestling-Challenge oder wie es hieß, dass du da eben nicht jede Woche Bret Hart gesehen hast und nicht jede Woche Hulk Hogan oder Shawn Michaels oder wer auch immer. Damals war es ja der Fakt, dass du, so ist es bei mir jetzt immer noch, aber damals war es definitiv so der Fakt, dass du das Produkt wegen des Produktes geguckt hast und nicht das Produkt geguckt hast wegen John Cena. Verstehst du, was ich meine? Ich habe ganz schön auf Produkt gesagt, aber verstehst du es? Ich verstehe schon, was du meinst. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass du Raw guckst wegen Cena. Ich glaube das noch nicht mal, dass man nur Raw wegen Cena guckt. Das ist bei dir und bei mir so. Also ich gebe dir recht, dass mir sofort eins auffällt. Also wenn, ich würde mal sagen, es gibt nicht viele Wrestler, vielleicht höchstens 4, ich glaube noch nicht mal 4. Da würde es mir auffallen, dass die bei Raw fehlen. Das ist Cena und das ist CM Punk. Und sonst würde es mir schon fast, glaube ich, bei niemandem komisch vorkommen, wenn er fehlen würde. Tatsächlich. So, du hast also zwei Leute, die für mich, sag ich mal. Sprechen wir jetzt speziell von Raw. Bei SmackDown würde ich jetzt auch nicht sagen, Mensch, da fehlt ja heute. Okay, da würde ich sagen, Mensch, da fehlt ja Sheamus, das wäre vielleicht Orton. Noch jemand. Das würde mir schon auffallen. Orton, ja, würde ich wahrscheinlich so lesen danach und sagen, stimmt. Nee, komm, ey, das würde schon auffallen, ohne Scheiße. Du meinst jetzt in einer Sendung oder meinst du für immer? Immer. Nee, also ich meine, in auch einer bei einer Sendung würde ich jetzt, ich wenn meine, es mir nicht verletzungsengelmäßig erklärt wurde, nee, würde mir schon auffallen, dass da dieser Typ fehlt. Ich meine sowas wie am Montag mit Cena. Das ist sofort aufgefallen. Cena fehlt. Was ist denn da los? Das würde mir noch so gehen bei CM Punk, bei Raw und sonst bei niemanden. Und das würde ich aber viel öfters machen. Ich würde viel öfters wichtige Leute mal nicht bringen oder vielleicht dann eben bei SmackDown oder halt einfach eine Woche nicht bringen. Und ich, jetzt pass auf, und du kannst ja trotzdem Storylines am Laufen halten. Es ist ja jetzt nicht so, absolut, dass die, ey, dass da reden wir doch schon Monate drüber. So, und damit aber, dass die dann nicht eine halbe Stunde einnehmen aber durch Vicky, Promos. Kurz, behalte deinen Punkt. Damit kannst du doch auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem du vielleicht einen Angriff von einem Kontrahenten gegen Cena besser verkaufst, indem er eine Woche fehlt. Damit machst du A, das Produkt realistischer, in Anführungsstriche, und B, damit gibst du Cena auch mal eine Woche frei und musst nicht wieder eine neue Frau heiraten. So weit gehe ich ja gar nicht. So, ich will ja gar nicht, dass man das in Storylines verknüpft. Das so weit gehe ich wirklich nicht. Mir geht's einfach nur darum, wenn du dein Produkt vielleicht ein bisschen rarer machst und nicht ganz so oft dass du halt so eine, dass du dem Ganzen einfach über bist. Du kannst es einfach nicht mehr ertragen, dass du im Endeffekt alles immer dasselbe ist und nichts Neues mehr passiert und du eben kaum noch einen Überraschungseffekt irgendwie erhaschen kannst. Eine Niederlage von Lord Tensai, von John Cena gegen Lord Tensai hat doch jetzt nun wirklich niemanden völlig umgehauen. Anders, stell dir das doch mal in den 90ern oder in den 80ern vor, wenn ein Hulk Hogan bei Superstars gegen in Earthquake oder so verloren hat. Mhm. Oder verloren hätte. Das wäre doch... Das wäre schockierend gewesen. Das wäre Wahnsinn gewesen. Und damit meine ich nicht, dass man John Cena jetzt nicht mehr verlieren lassen kann, sondern das Problem ist, dass das halt ist halt random. Und nächste Woche ist er wieder da und dann quatscht er wieder irgendein Müll und so. Das ist einfach... alles, was passiert, ist völlig unwichtig und nächste Woche eh schon wieder vergessen. Und also musst du das Produkt doch nicht anhand von... Das Problem sind doch nicht die Leute, die da sind, sondern das Problem sind die Storylines. Da kannst du alle Leute austauschen, neu und was weiß ich. Du kannst die Alten wieder dahinstellen. Es würde sich nichts ändern, wenn dieselben Storylines und dieselben Logikfehler begangen werden, die sie jetzt aktuell machen. Deswegen, ich sehe gar nicht so sehr das Problem beim Kader oder so, oder beim Roster, wie man es ja hier im Wrestling-Fachkreisen nennt, sondern tatsächlich... Indem wir uns aber nicht bewegen, muss man auch sagen. Das muss man dazu sagen. Die Unlogik in vielen Segmenten, den Schwachsinn, den sie verzapfen, einfach Bullshit, was sie erzählen, auch PG und alles, das hat alles zusammen ergibt das, was wir jetzt haben. Nicht, dass man mich falsch versteht. Es hat, weißt du, alles, was sind mehrere Faktoren, die das ergeben, was wir jetzt haben. Ein Produkt, das einen einfach nicht mehr anmacht. So, aber für mich das große Problem sind tatsächlich diese undurchdachten, kurzgedachten und vor allen Dingen oft inkonsequenten Casual-Fäden. Einigen wir uns darauf. Also, es ist einfach langweilig. Und deswegen es sind Casual-Fäden. Und deswegen reingeschwuppt. Komme ich jetzt wieder zurück auf den Punkt, den ich vorhin gebracht habe, mit mach's doch wie die UFC. Stell dann einfach Matches random zusammen. Der kämpft gegen den und fertig. Es gibt keine Storylines mehr, da können sie dann drauf scheißen und gut ist. So. Dann weiß ich, was mich erwartet und ich muss mich nicht jedes Mal aufregen, dass es halt eben keine Storyline gibt. Generell würde ich ja das Produkt, nicht WWE, sondern Wrestling, mehr Challenging, mehr Fighting Spirit geben. Weißt du, was ich meine? Ja, mehr eine Kampfsport-Nuance geben. Ich verstehe das, was du meinst. Du verstehst das, weißt du? Ja, so, das ist halt. Ich überlege nur, wie man es umsetzt, ohne dass so jemand wie Vince McMahon, weil ich meine, der muss ja irgendwas richtig gemacht haben. Ja, er wäre ja nicht umsonst, ist nicht umsonst die größte Company. Der Mann hat. Er hat ja auch wirklich in den letzten 30, 40 Jahren alles richtig gemacht. Na, also er hat vor allen Dingen eins gemacht, er hat alles riskiert mit WrestleMania 1 damals, weil er sein komplettes Geld, was er hat, nur in diese Veranstaltung gesteckt hat. Und dann ab da ging es ja nur bergauf. Auch dieses kleine Tief, nenne ich es jetzt mal, zu. In der WCW-Zeit, ne? Ja, aber das ist alles insgesamt, ist er der strahlende Sieger und ist auch er weit und breit der Einzige, der momentan sich als Wrestling-Promoter so ein Standing erarbeitet hat. Also muss er ja vieles richtig gemacht haben. Also kann man zu diesen Menschen ja nicht unterstellen, dass er keine Ahnung vom Business hat. So. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Frage, liegt aber das. Aber Ricky, ja? Halt nochmal deinen Punkt. Das Wrestling-Business zu der Zeit, wo er es aufgebaut hat, war ja nun grundsätzlich anderes. Es hat sich ja so gewandelt, dass es vielleicht für ihn auch gar nicht mehr in sein Raster passt, in dem er denkt. Weißt du? Er hat ja mit Sicherheit in den letzten Jahrzehnten viel richtig gemacht, aber das Wrestling-Business hat sich in seiner Welt so geändert, dass er da, glaube ich, gar nicht mehr drauf klarkommt. Das unterstellt man ihm. Das unterstelle ich ihm und das ist auch so. Das ist immer die Frage, ist das so oder eben nicht? Also wie gesagt, ich mich macht der Typ halt einfach schon aus dem Grund heiß, weil er es verdammt nochmal geschafft hat, als einziger von diesen ganzen Territorien, die es früher gab, ist er der Einzige, der sowas praktisch kreiert hat. Und weit und breit ist keine Konkurrenz da. Also wie gesagt, ich glaube, er macht vieles richtig. Er macht wirklich vieles richtig. Und ich ist mir auch und darfst wirklich und ich glaube, vergiss diesen Aspekt nicht, dass das jetzt einfach mal ein börsengeführtes Wirtschaftsunternehmen ist. Das ist doch, nee, warum, das musst du so sehen. So, er hat diese Wrestling Promotion und er sieht, dass er mit PG mehr Geld einnehmen kann. Also macht er das. Er sieht, dass er mit Film Geld einnehmen kann. Also macht er das. Er nimmt sich neue Wirtschaftszweige zu nutzen, um sich weiter zu stärken und beleidigt damit oder disgraced damit sein Urprodukt, das Wrestling. Und das, da bleibe ich bei. Ja, aber das ist ihm nicht gegen ihn nicht zu verwenden. Nee, würde ich auch so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und vor allen Dingen kann ich jetzt hier sagen, ja, dann guck halt Ring of Honor oder guck halt TNA, wenn es dir nicht passt. Hast du diesen Spirit aber nicht, diesen Spirit. Hast halt Pech. Also ich meine, das ist halt wie wenn du sagst, das ist wie wenn du sagst, früher war der Fußball besser. Also das ist jetzt ein dummes Beispiel, weil der Fußball wahrscheinlich nicht besser war. Aber ich sag nur, wenn du jetzt der Meinung bist, früher in den 70ern, da hat dir der Fußball besser gefallen. Da konntest du den Ball langsam hinterher gucken und das war auch noch ein richtiges Leder, weißt du so. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Jetzt ist es halt nicht mehr so. Und dann musst du dir eine andere Sportart suchen. Und weißt du, ich meine, ich weiß, wie du das meinst. Dass ein Vince McMahon darauf achtet, mehr Kohle einzunehmen, das kann man ihn nicht angreifen. Und ich behaupte aber trotzdem nicht, dass er bewusst versucht, ein schlechtes Programm abzuliefern. Das meine ich nicht, aber er ist sich definitiv bewusst, dass er mit den neuen Möglichkeiten, die ihm der neue Markt bietet, mit der viralen Scheiße da, mit den Social Medias, mit dem ganzen Affenscheiß und mit den Filmen und Spielen und Scheiße, dass er sich dadurch definitiv schon bewusst ist, dass er sein Urprodukt damit schadet. Damit ist er sich bewusst. Und ich glaube auch, dass Vince McMahon da nicht gut mit schlafen kann. Das weiß ich nicht, ob er sich dem bewusst ist. Ich denke einfach, dem ist er sich bewusst, der ist dumm, der Typ. Das ist jetzt alles natürlich Spekulation, aber ich vermute ganz einfach, dass er schon da sitzt und sich denkt, sag mal, wie kann das sein? Wir haben Brock Lesnar gebracht, wir hatten The Rock, ich glaube schon, dass das an ihm nagt, warum das so ist, wie es ist. Aber ich glaube nicht, aber es hat sich gerade so angehört. Er schadet ja diese Drones, die er geholt hat, in dieser Grundwelt. Aber es hat sich bei dir gerade so angehört, als ob du ihm unterstellst, dass ihn das nicht stören würde. Also, das meine ich nicht. Ich bin mir sicher, dass er weiß, dass er mit dieser neuen Multimedia-Company, die er geschaffen hat, sein Urprodukt schadet. Das weiß er und er kann sich, glaube ich, definitiv auch nicht erklären, warum Brock Lesnar und The Rock ihnen da nicht in neue Höhen verhelfen. Und da sage ich nochmal, es liegt nicht an diesem Produkt, es liegt nicht an dieser wirtschaftlich geführten WWE, dass Storylines scheiße sind. Das liegt definitiv an Leuten, die sich da was ausdenken. Und es liegt daran, dass viele offensichtlich nicht mehr die Eier haben, manche Sachen einfach entstehen zu lassen. Also man nimmt sich ja kaum noch Zeit. Ich bin der Meinung, dass es ist, wie wir gerade gesagt haben, ein wirtschaftlich hochdotiertes Unternehmen, ein Aktienunternehmen. Und da muss man sich in gewissen Kreisen bewegen. Und da ist dem Creative Team auch bestimmt die ein oder andere Fessel angelegt. Wie meinst du das? Das liegt, glaube ich, nicht daran, dass irgendwelche Leute keine Eier haben und sie sagen, Alter, lass uns mal das machen oder so. Nee, also wie meinst du das mit den Fesseln? In Sachen PG. Und ich bin der Meinung, PG ist ein Resultat daraus, dass die WWE jetzt ein global denkendes Unternehmen ist, welches in Anführungsstrichen jedem gerecht sein muss. Ja, aber das spricht doch vieles dagegen. Du hattest doch zum Beispiel jetzt auch ein Pay-Per-View, da wurde auf PG nicht mehr so Wert gelegt. Money in the Bank war zum Beispiel letztes Jahr im Pay-Per-View, das kam mir auch nicht vor wie eine PG-Veranstaltung. Ich glaube ganz einfach, dass darauf viel zu sehr von vor allen Dingen von uns Smartmarks viel zu sehr immer auf dieses PG-Thema runtergebrochen wird. Ja, hatten wir schon mal das Thema, dass ich da natürlich speziell drauf rumreite. Aber Radio ist natürlich Wiederholung. Von daher muss ich natürlich immer wieder... Ja, die besten Hits der 80er, sage ich. So sieht's aus. Deswegen will ich es immer wieder wiederholen. Weil ich stehe da auch zu, dass ich ein Verfechter davon bin, dass PG 80% dazu... Aber die Fehde zwischen, ich sag dir jetzt mal, nenn mir mal eine aktuell laufende Storyline. Nenn mir mal eine. Die aktuelle... Cena Big Show. Würde es für dich einen Unterschied machen, wenn John Cena nach diesem Punch von The Big Show nach Raw vor 2 Wochen blutend am Boden liegt oder so am Boden liegt wie jetzt? Weil ich komme nicht gleich... aber antworte jetzt, es ist jetzt nur mal kurz eine Frage. Ich habe 2 Fragen jetzt. Also sag mal, würde das für dich einen Unterschied machen? Ricky. Nee, sag's nein, mal. Würde okay, es warte, nicht. Okay, warte. Kommt die nächste Frage. Du darfst gleich. Würde es für dich einen Unterschied machen, wenn John Cena nicht so affig da nach Over the Limit rauskam. Also, weißt du, da hat er sich so komisch künstlich aufgeregt. Kannst du dich erinnern? Als er rauskam nach Over the Limit bei Raw und sich dann so komisch künstlich aufgeregt hat, dass er hier gegen John Laurinaitis verloren hat und... Ja, ja, klar, so. Das habe ich noch gesehen. Okay. Und er wäre jetzt nicht so rausgekommen, sondern hätte geflucht und gesagt, was es für ein verfickter Hurensohn wäre und keine Ahnung. Also würde sich für dich an sich an der Storyline dadurch was ändern, dass ein absoluter Vollidiot im Ring steht und den eigentlich größten Draw und eigentlich denjenigen, der den Champion-Titel tragen müsste, dass der den sozusagen besiegt mit totalen schwachsinnigen Logiken, dass Big Show noch hinten eine Viertelstunde sich das mit anguckt, aber von John Laurinaitis schon eigentlich bezahlt wird, dass er jetzt dann gleich eingreift. Das ist alles, insgesamt macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und das ist das Problem. Und da kannst du 10-mal non-PG sein, wenn, das ist einfach, die Geschichte ist Schwachsinn. Die Geschichte ist scheiße. Mit Blut, mit Schimpfwörtern, alles egal. Pass mal auf. Ja. Ich habe, nochmal, habe ich vor 100.000 Jahren schon gesagt, dass für mich braucht keiner mehr bluten, da braucht keiner mehr einen Stuhl auf den Kopf kriegen oder Hogan braucht keinen Hoden mehr auf der Hose fallen. Mir geht es nicht darum, dass PG jetzt hier irgendwie brutal und vicious ist. PG ist für mich immer noch der Grund, warum es softe, Comedy-like Storylines wie mit John Cena gibt. Ich bin mir sicher, PG oder diese FSK-Sache bei uns, das ist ja nicht nur Gewalt. Es ist ja auch eine Ausdrucksweise, ja? Und ja, die muss meiner Meinung nach im Wrestling, im Männersport, ja, welches ja nun aktuell ein Kindersport ist, rauer sein. Ich bin nicht der Meinung, dass es da jetzt mehr Blut geben muss oder mehr Schimpfwörter, sondern es muss härter, rauer sein. Cena ist ein gottverdammter Mann. Ja, aber dann liegt's doch nicht am PG. Du kannst dich doch zum Beispiel auch mit jemandem härter fetzen, ohne dass du ihn Hurensohn nennst oder so. Und trotzdem bist du dann noch im PG-Bereich. Also, weißt du, ich meine, es geht ja ganz einfach darum, was ja, uns da gezeigt wird. Ja, weißt du, wie du das meinst? Aber generell bin ich der Meinung, dass die WWE das Produkt softer machen will. Ja, sie wollen ja das okay. Produkt verkaufen als das ist doch völlig in Ordnung. Als eine Show, in der sich Leute auf den Arsch schauen, ja, und dabei Geschichten erzählen. Früher war es der Fall, dass ich Leute auf die Fresse gehauen haben und dabei sich Schimpfwörter an den Kopf gehauen haben und es raues Klima waren. Nochmal, ich möchte nicht, dass sie sich Schimpfwörter an den Kopf hauen, aber dass das alles ein bisschen ernster und griffiger und rauer wird, das möchte ich, weißt du, dass es ein bisschen ernsthafter wird. Wenn ich jetzt, muss ich mal überlegen, was ich jetzt als Beispiel, wenn Schalke gegen Dortmund spielt, weht doch auch ein rauer Wind durchs Stadion, sag ich jetzt mal. Ohne, dass unten auf dem Platz irgendjemand, also jedenfalls kriegt man es nicht mit. Dass Fußball geliefert werden, ist, ja. Also ich persönlich glaube halt einfach, dass die Möglichkeiten, ein gutes Produkt abzuliefern, immer noch vorhanden sind. Nur Okay. Nur das sehe ich auch so. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sie in der Welt von PG auch ein gediegeneres Programm fahren. Ja, das ist ja auch richtig. Aber die Storyline wird dadurch nicht besser, indem ich PG nicht mehr PG mache. Also wenn meine Idee es ist, John Laurinaitis als GM dahinzustellen, ja. Ob non-PG oder PG, der Typ kriegt trotzdem keine Storyline, keine einzige Line auf aber, die Reihe. Ja, natürlich. Es ist einfach so. Das ist ein Problem. Und nur weil er dann irgendwie non-PG ist, heißt das nicht, dass er das besser kann. Und das sind ja die Probleme. Nein. Das ist für mich das Problem. Und ein John Cena wird halt trotzdem, der wird jetzt nicht irgendwie anders vom Charakter dargestellt werden, weil er halt eben so wie er ist, aktuell der meist oder der beliebteste Wrestling-Star ist. Ja, aber ich bin der Meinung, dass sie noch ein böses Erwachen bekommen, wenn es mal keins Das wird sich, mein Gott, ja! Das Bitte? Wird sich zeigen, nicht du. Ich hab doch ja gesagt, Mensch, ich bin noch mitten in der Sendung. Oh. So. Jetzt aber zurück zu den Ratings. Was auch noch interessant war, Del Rio gegen Marella, das Segment am Anfang, das hast du ja nicht gesehen. Das war übrigens das zweitschlechteste Quarter-Hour-Rating seit 97. Hör mir auf! Ja, nur noch schlechter war letztes Jahr irgendwas zwischen The Miz und Kofi Kingston. Jetzt müsste man nur noch wissen, was ein Quarter-Hour ist. Naja, Viertelstunde halt eben. Oh Mann. Weißt du, was er da immer so, also es sieht wirklich da nicht gut aus. Das muss noch ein bisschen üben bei uns. Ja. Was? Jetzt geht das wieder los. Was denn? Mia. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt natürlich schon viel länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Das ist der Grund. Egal. Wir machen jetzt hier fertig schnell. Kurz was zu SmackDown, Tapings, Sin Caras Comeback. Übrigens, muss man an der Stelle sagen, freut sich wahrscheinlich keiner drauf, jedenfalls ich nicht. Ja, ich würde mich drauf freuen. Okay, kann ich dir dann verraten, Sin Cara wird mit neuen Entrance-Theme und mit neuem Outfit auftreten. Okay. Es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie das dann irgendwie wieder rausschneiden diesmal und Sin Cara dann erst nächste Woche auftreten lassen, aber er soll wohl die Woche mit neuem Outfit und neuer Entrance-Theme reingekommen sein und hat Heath Slater besiegt. Und nein. Ja, und also gleich mal mit einer richtigen Aussage. Major Impact. Genau, CM Punk hatte ein T-Shirt an, da stand wohl angeblich drauf, I date crazy girls. Also, wie nochmal bitte, was? I date crazy girls. Wer hat das gesagt? Das hat niemand gesagt, sondern das stand auf CM Punks T-Shirt, das er trug. Er hatte ja ein WWE... Also passt WWE, das wieder zu AJ, meinst du? Genau, er hatte ja ein WWE-Titelmatch gehabt gegen Kane, das endete im No-Contest, weil Daniel Bryan eingegriffen hat und beide, alle drei werden ja jetzt auch dieses Triple Threat Match bei Dings da machen. No Way Out. No Way Out. Genau. Ja, das ist... Den ich aber wieder gucke, ne? Also das ist klar. Das haben wir ja so gesagt. Das wirst du auch so machen. Ja. Dann kann ich noch ganz kurz, wenn wir vorhin bei TNA waren, kann ich ganz kurz noch was erzählen. Erinnerst du dich noch an dieses Opening-Segment, das wir beide ja großartig fanden von Impact, nur eben die Musik war scheiße? Da kann ich mich nur dran erinnern, da ich 26 Jahre alt bin und noch nicht völlig mein Gehirn weggekokst habe. Super. Und da gab es ja folgende Szene, da hat ja Hulk Hogan so ein Skript hochgehalten und sprach davon, dass das das Format ist für die heutige Sendung. Genau. Und darüber haben sich wohl jetzt einige Backstage-Mitarbeiter bei der WWE negativ ausgelassen. Sie fanden, dass damit TNA das Kayfabe gebrochen hätte und das könnte man so nicht bringen, weil das würde ja im Endeffekt damit... Das Wrestling bloßstellen. Ja, genau. Aber da, ey, Ricky... Ja, WWE hat vor einigen Jahren hier The Wrestler promoted und ey. Wie damit, gesagt, haben die ich wollte das nur mal, ich wollte es nur mal kurz in Aber Raum das weißt werfen. Du noch, oder? Was? Dass sie The Wrestler mit mir. Ja, natürlich, ich weiß noch ganz genau, als Chris Jericho dann bei WrestleMania 26 war es, glaube ich, auch einer auf die Den hast du aber gesehen im Film, ne? Ja, übrigens heißt das, jetzt hat mir der Dennis schon wieder verbessert und in dem Moment war es richtig. I dig crazy chicks, steht auf dem T-Shirt. Ich dachte, I date crazy chicks. Dieser Dennis? Dieser Dennis ist von Reds und der hilft mir nebenbei immer schön mit Informationen aus. Mhm. Ist doch schön. Ist schön, ja. So, blub, blub. Das war, glaube ich, immer noch sauer, dass ich nicht aufgetreten bin letzte Woche. Ja, du hast, er hat darauf gewartet. Und es musste mit Ja, ey, Alter, ich konnte nicht. Pech gehabt. So, jetzt UFC noch ganz kurz was. Bist ja mittlerweile großer Fan. Und von hast, wem? Von der UFC. Und hast mir gestern geschrieben, du hast jetzt mega Bock auf UFC 147, auf den eigentlich geplanten Kampf. Nämlich, hast du gemerkt, wer gegen wen antritt? Dos Santos? Nee, Wanderlei Silva gegen Vitor Belfort. Und der gute Vitor Belfort hat sich ja die Hand gebrochen. Aber Dos Santos ist auch ein Brasilianer. Ganz genau, Juno dos Santos ist auch ein Brasilianer. Und Wanderlei Silva hat dann übrigens erstmal gesagt, ja, also das kann er sich überhaupt nicht vorstellen, dass sich Wanderlei Silva... Nee, das hat seine Frau. Nee, warte mal. Nee, seine... Pass auf, anders. Wanderlei Silva hat darauf gesagt, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass Vitor Belfort sich im Training die Hand bricht, weil da würde man gar nicht so stark schlagen, dass man sich die Hand brechen kann. Und daraufhin hat Vitor Belfort irgendwie seine Frau hat dann zurückgetweetet, dass Wanderlei Silva mal ganz schön die Klappe halten soll, wenn der hat eh nur eine große Fresse. Irgendwie so. Das fand ich ganz interessant. Gegen wen sollte der antreten? Wer jetzt? Die beiden sollten gegeneinander antreten. Wanderlei Silva gegen Vitor Belfort. Und Vitor Belfort hat sich eben die Hand gebrochen und kann deswegen nicht bei UFC 147 antreten. Okay, jetzt wird da ein Ersatz gesucht, oder wie? Ist schon. Wanderlei Silva trifft auf Rich Franklin. Der sollte eigentlich gegen Kong Lee antreten, ein paar Wochen. Keine Ahnung, wer den sein Gegner jetzt ist, das weiß ich nicht. Und dann stehen natürlich am Freitag die Finals an, oder das Finale von Tough Enough. Tough Enough, Alter, fick dich doch! Von The Ultimate Fighter 15. Mikey Chiesa. Pass mal auf, jetzt habe ich aber auch ein kleines Wissen. Ich habe ja schon ein kleines Wissen mir angehäuft. Roy Nelson war der Ultimate Fighter Winner Staffel 10. So sieht's aus. Komm, sag doch mal, das habe ich mir super gemerkt. Ja, hast du dir super gemerkt, absolut. Warte ein bisschen. Oh. Hallo, Mia. Ja, ich druck dir gleich was aus, okay? Ich will Hello Kitty. Okay, ich mache jetzt nur noch den Podcast fertig. Ist gleich vorbei. Du kommst immer zum Ende, da freuen sich die Hörer bestimmt. Möchtest du mal allen Hallo sagen? Sagst mal Hallo, ich bin die Mia. Nein, du sagst. Nee, ich sag's nicht. Wenn, dann musst du es sagen. Okay, dann einfach Schlösschen. So, also, dann das Finale am Freitag. Das ist für den Podcast. Ja, das mache ich für einen Podcast, ganz genau. Und das ist wichtig, dass ich dann rede. Und Warum hat sie sich runter? Erkläre ich dir gleich, okay? Soll ich ihn fertig machen? Okay. Finale am Freitag. Maike Chiesa. Ah, scheiß drauf. Guckt's euch einfach auf ufc.com an, da steht alles. Hat jetzt keinen Sinn. Sie steht neben mir mit ihren kleinen Augen. 40? Nee, reden wir nicht. Oh, uns fehlt jetzt die Zeit. Es ist schon 1:20, Chris. Es muss reichen. Vielleicht, ich habe immer noch niemanden, ich hab immer noch keine Antwort vom guten Big Brother Steve für Sonntag. Können wir vielleicht wir zwei zusammen eine UFC-Sendung am Sonntag machen? Inwiefern? Über 146? Ja, genau. Alle am Sonntag. Früher aber. Wir werden am Sonntag kann wir werden mit können wir die pre-tapen? Pass auf, wir werden miteinander kommunizieren. Verdammt, ey, Sonntag ist schlecht. Mach dich jetzt erstmal locker. Möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, ihr könnt weiter voten für den MVP der Woche. Das war, was Chris ganz am Anfang der Sendung auch wissen wollte. MVP der Woche stehen zur Auswahl AJ Styles, du bist jetzt mal still, AJ Styles. Das wollte ich nicht wissen. Randy Orton, Kevin Steen. Nee, das wollte ich nicht und wissen. Und Big Show. Könnt ihr voten auf codeofpersonality.de, einfach da rechts rumklicken. Und aktuell führt Kevin Steen allerdings nur ganz knapp vor Big Show. Und auch Randy Orton liegt noch gut im Rennen. Der müsste ja jetzt eigentlich auch nochmal Zuwachs bekommen, nachdem er sich jetzt ja so löblich verabschiedet hat. Da könnt ihr also noch voten. Dann voten wir für den MVP des Monats Mai. Eve, Paul Heyman, Big Show und Daniel Bryan stehen da zur Auswahl. Da ist eigentlich schon, sag ich mal, das Damoklesschwert gefallen. Paul Heyman fast schon uneinholbar in Front. Also da könnt ihr für Paul Heyman einfach nochmal abstimmen, so dass der den größten Vorsprung hat, den es jemals gab in der Geschichte. Und jetzt kommt's zu dem Thema, das Chris natürlich ansprechen wollte. Wir haben zu euch gesagt, votet für uns den Fußball, für unseren Fußball-Podcast den Namen. So ist es richtig. Im Endeffekt könnte man auch sagen, wie soll der Cult of Personality Fußball-Podcast heißen? Auch da ist es relativ eindeutig, League of Personality führt fast uneinholbar vor vier Ecken zwei Elfer. Aber auch da könnt ihr weiter Differenz gibt's da? Abstimmen. Es sind, weil das muss ich ja auch noch nachgucken, 7. 7 Stimmen. Ist natürlich doch möglich. Na klar. Kann man noch drehen. Wer lieber 4 Ecken, 2 Elfer haben will oder 2-0. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr da noch mitmachen wollt, das findet ihr dann auf unserer Facebook-Seite facebook.com/cultofpersonality.de. Das musste man hier noch an der Stelle gesagt haben. Und ansonsten, ja, kann ich nochmal verkünden, folgt uns auf Twitter. CO Personality. Facebook habe ich gerade gesagt. Bei iTunes bitte bewerten und downloaden. Da würden wir uns freuen. Bei YouTube auch bewerten. Da freuen wir uns auch. Und wenn ihr noch Fragen an uns habt, cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Da könnt ihr uns die hinschicken. Denn es wird ja, und damit komme ich jetzt zum Schluss der Sendung, am 13.07. ein 24-Stunden-Special geben. Und am 14.07. von 8 bis 12 Uhr die nächste... die nächste Q&A-Session mit mir und Chris. Und da brauchen wir natürlich einiges an Fragen. Obwohl, eigentlich reichen zwei. Zwei reichen, wollte ich gerade sagen. Reichen, um die Sendung voll zu bekommen. Also die gibt's dann auch am 13.07. Dazu gibt's übrigens auch dann auch bald... Also 8 Uhr morgens, müssen wir sagen. 8 Uhr morgens, muss man sagen, ganz klar. Gibt's bald noch mehr Informationen. Ich habe jetzt schon ein paar Fragen... 8 Uhr morgens. Ich habe schon ein paar Fragen gekriegt, ob man das Ganze auch downloaden kann. Das kann man dann auch. Es wird es nicht als am Stück geben, 24 Stunden, sondern halt eben... einzelnen Segmenten. Genau. Ne? Also aktuell kann ich ja schon mal verraten, es wird losgehen um 17 Uhr am Samstag. Mit uns auch, ne? Mit uns und dem Dennis. Macht er mit? Ja, das haben wir eigentlich so ausgemacht. Schön. Ja, mit uns und dem Dennis geht's los. Wir werden dann SmackDown zusammen gucken und einfach mal darüber reden. Also wir werden es nicht kommentieren, sondern einfach... Währenddem es live on air ist, darüber reden und ja, mal gucken, was sich dann so ergibt. Danach gibt's was ganz Besonderes, nämlich eine Folge Places Live. Ich werde mich selber von meinem Studio aus auf dem Handy anrufen und mit dem Tobi dann zusammen von einem noch nicht euch bekannten Ort eine Folge Places Live senden. Das wird bestimmt sehr gut. Ab 21 Uhr gibt's dann Tobi und Ricky, die Show. Die es übrigens auch am 6.6., nämlich in knapp einer Woche gibt, aber eben dann auch am 13.7. von 21 Uhr bis mindestens 1 Uhr wird die laufen. Es wird sehr wahrscheinlich ein Special Guest dabei sein. Keine Sorge, kein Playboy 51. Nein, ein sozusagen leibhaftig anwesender Special Guest wird dabei sein. Dann kommt die Nacht. Um Gottes Willen. Dann kommt die Nacht. Dort sind bestätigt bis jetzt Andy und Matze von The Voice vs. The Brain und... Aktuell bin ich noch am Arbeiten, dass da noch der ein oder andere Ansporn für euch zum Live-Zuhören mit dabei sein wird. Kann ich jetzt noch nichts verraten, weil noch nichts unter Dach und Fach ist, aber könnte gut sein, dass der ein oder andere da zum Einschalten bewegt wird. Man kann auch sagen, der ein oder andere Podcast... Nee, wir wollen überhaupt nichts... Nein, nein, nein. Überhaupt nichts sagen. nichts ankündigen, Chris. Ich kündige gar nichts an. Okay, bloß nichts sagen. Es wurde schon viel zu viel verraten, weil eigentlich war die ganze Geschichte viel mysteriöser und dann ging's los, dass du und Dennis, ihr habt den ganzen Plan verraten. Ich habe hier gar nichts verraten. Du hast es geschrieben auf deiner Seite. Wo, was? Das weißt du ganz genau. Mit 24 Stunden? Du mein Freundchen. Ist doch scheißegal. Ist jetzt ja eh schön. Dann ab 8 Uhr, habe ich ja gerade eben gesagt, mit Dennis, Q&A, 4 Stunden lang. Dann von 12 bis... Was? Mit wem? Mit dir, mit Chris. Oh, ja, ja, ich weiß schon Luna. Bescheid, du Penner. 4 Stunden lang. Ich darf schon rausgeschrieben aus Cult of Personality? Da wirst du rausgeschrieben, das ist dein Ende sozusagen. Ich weiß nicht, bist du denn eigentlich auch bei der Tobi und Ricky Show dann noch dabei? Ich bin dann schon ganz woanders. Ach, schade. Wo war ich jetzt? Bei 12 Uhr. Dann kommen Dennis und Nico von Reds vorbei. Von 12 bis 14 Uhr. Und zum Schluss von 14 bis 17 Uhr gibt's die Countdown-Show für Money in the Bank. Also wenn das mal kein Programm ist. 24 Stunden live. Natürlich der Einzige, der 24 Stunden am Stück live zu hören sein wird, bin im Endeffekt ich. Die Gäste tauschen sich dementsprechend aus. Aber Chris hat, glaube ich, den höchsten Mitanteil dann an der Sendung. Ist ja dann noch das Ende von mir. Das Ende von Chris, ganz genau. Da erwarte ich übrigens auch deine erste Teilnahme bei einer Countdown-Show. Die ist um 14 bis 17 Uhr an einem Samstag. Das kriege ich hin. Da musst du können. Wenn ich nicht arbeiten muss, muss man sagen. Muss man dazu sagen. Also an der Stelle ist Einschalten Pflicht. 13. bis 14.7., 17 bis 17 Uhr, 24 Stunden Cult of Personality live. Und ja, also wie gesagt, jetzt wird in den nächsten Wochen immer mal wieder eine Zusatzinformation sozusagen reintrudeln und dann werde ich die hier bekannt geben. Das war unser kleines Update zu den aktuellen Ereignissen. Chris, du kannst dir ungefähr vorstellen, was passieren wird, wenn wirklich mal was passiert. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Unfassbar. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ach so, noch ganz wichtig. Also wir könnten hoffen, dass Sina niemals entlassen wird. Dann wird's richtig abgehen. Ich muss noch ganz kurz was sagen, weil ich gerade eben die Frage krieg vom Hirsemann, ob man in der 24-Stunden-Live-Show auch anrufen kann. Und die habe ich nicht nur vom Hirsemann bekommen, sondern irgendjemand anders hat mich auch schon gefragt. Deswegen an der Stelle, ja, bei dieser 24-Stunden-Show bin ich über jeden froh, der anruft. Ich denke mal, ab 21 Uhr könnt ihr anrufen, so oft ihr wollt, so lange ihr wollt. Durchgehend nur von 17 bis 21 Uhr das ist das einzigste Programm, was sozusagen zeitgebunden ist. Ganz einfach, weil SmackDown da läuft und weil Places halt einfach dann, da müssen wir einfach raus. Das wird super, wenn wir das zusammen gucken. Das wird großartig. Und Chris, kann man vielleicht dann des Öfteren machen? Wenn man uns 14.000 Euro überweist. Selbstverständlich. Dann, ach so, an der Stelle muss man das auch nochmal sagen. Wir haben die erste Spende bekommen aus dem Ausland. Aus der Schweiz habe ich eine Spende bekommen von 4 Franken. Großen Dank an der Stelle an Marco. Ich sage jetzt mal keinen Nachnamen, vielleicht ist ihm das nicht so recht. Auf jeden Fall 4 Schweizer Franken habe ich bekommen bei PayPal. Wer jetzt auch gern aus dem Ausland uns was überweisen will, ganz einfach auf cultofpersonality.de gehen. Da dann auf unterstützt uns klicken und dann gibt's da einen Spendenknopf von PayPal. Dann klickt ihr da drauf und überweist einfach mal so 60, 70 Euro. Das würde ich gut finden. Ja. Oder bei Amazon was von der Wunschliste bestellen. Am besten diesen iMac, der da drauf ist. Den würde ich klasse finden. Ja. Naja, gut. Man muss ja Ziele im Leben haben, nicht wahr? Ja, gut. Das soll jetzt mal gewesen sein mit Eigenwerbung. Wie gesagt, wir entschuldigen uns. Oder ich habe echt gedacht, wir kriegen das hier in einer halben Stunde hin. Und dann wurde es doch so eine hitzige Diskussion. Also im Ernst habe ich mir nicht gedacht, nee. Ich habe schon gedacht, echt. Weil ich eigentlich fertig sein wollte, bis meine Frau kommt. Und das ist ja gründlich in die Hose gegangen. Ja. Gut. An der Stelle nochmal eine öffentliche Entschuldigung an meine Frau. Entschuldigung, dass ich noch podcaste. Sie antwortet nicht. Mal sehen, ob ich mir noch die nächste... Das ist viel... Ricky? Ja? Das ist viel schlimmer, als würde sie antworten. Nee, pass auf. Das Schlimme ist, ich bin gespannt, ob ich mir die nächste Folge noch leisten kann. Ja, jetzt gehen mir die Verhandlungen los. Also wenn, für alle Leute, die keine Freundin oder Frau haben, wenn eine Frau nicht antwortet und nur guckt, das war's. Ja, oder sie hat halt gerade was im Mund, nicht wahr? Gut, Chris, an der Stelle danke und wir hören uns spätestens wieder am Dienstag, außer es wird noch jemand suspendiert. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.